Kapitel 2. Märzforderungen. Die deutsche Revolution beginnt in Baden. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Amalie Struve. Ganz am Anfang. Karlsruhe, 26. Februar 1848. Die deutsche Revolution beginnt am 26. Februar 1848 in einem Gasthaus. Nomen est omen. Von Paris in den Pariser Hof, so heißt der beliebte Ort mitten in Karlsruhe. Es ist die Residenzstadt des Großherzogs, die Hauptstadt des kleinen Badener Landes, welches von kaum 1,5 Millionen Menschen bewohnt ist, so die 28-jährige urbadische Mannheimerin Amalie Struve, Gustav Struves Frau. Erst 1806 ist Baden Großherzogtum geworden. Napoleon höchstpersönlich hat die Markgrafschaft promoviert als Dank für die Unterzeichnung der Rheinbundakte, das Auflösungsdokument des Heiligen Römischen Reiches. Es ist Samstagabend. Im urigen Pariser Hof hocken Oppositionspolitiker der zweiten Kammer der badischen Ständeversammlung beisammen. Eine Anzahl Freunde, erinnert Friedrich Hecker. In einem gewissen Sinne erfinden sie gerade den Beruf des Politikers. Konkret sitzen sie jedoch hier, um den Gang des politischen Lebens zu besprechen. Es herrscht heiteres Treiben, ein Kommen und Gehen, es wird gegessen, vor allem aber getrunken, geraucht, geredet, was heißt, erhitzt diskutiert. Trotz abgetragenen schwarzen Anzugs, längerem Haar und Vollbart sieht man bei Hecker zumeist Freundlichkeit in den Augen funkeln. Doch das Funkeln des charismatischen 36-jährigen Anwalts wird seit geraumer Zeit seltener. Er gehört zu den 63 Volksvertretern der zweiten Kammer, damals trotz der beschränkten Befugnisse der Kammer ein relativ liberales Parlament. Überhaupt ist Baden politisch allen anderen deutschen Ländern voraus. In Berlin und Wien, den Zentren der deutschen Macht, gibt es gar keine gewählte Volkskammer. Dennoch, die repressiven Bundesgesetze, Zensur, Versammlungsverbote, erhebliche Wahleinschränkungen und Verfolgung beschneiden den politischen Spielraum stark. Wählen oder sich wählen lassen dürfen lediglich die besser gestellten Badener und dies auch bloß indirekt. Das heißt, sie stimmen für Wahlmänner, meist örtliche Honoratioren, die dann die Abgeordneten für die zweite Kammer auswählen. Um badischer Abgeordneter werden zu können, muss man männlich, vermögend, über 30 und Christ sein, ein politisch erlassener Filter, der gerade einmal 6.500 Badener passieren lässt. Um die Stimme abgeben zu können, muss man an seinem Wohnort ein Ortsbürgerrecht besitzen, was wie ein Zensus wirkt. Ein Drittel der volljährigen Männer fällt raus. Das Volk hat kein Vertrauen zu einer großen Anzahl der Mitglieder der zweiten Kammer, da dieselben durch Wahlbeherrschung und Wahlverfälschung unter dem Einfluss der Zensur und der Polizei gewählt wurde, heißt es zur zweiten Kammer auf einer großen badischen Volksversammlung im März. In der ersten Kammer wird überhaupt niemand vom Volk gewählt. Hier sitzen die traditionellen Stände, unter anderem die volljährigen Prinzen des Hauses Badens, Oberhäupter standesherrlicher Familien, Grundherren oder der Erzbischof von Freiburg. Die bereits 1818 erlassene, an sich relativ fortschrittliche Verfassung samt eines kleinen Grundrechtskatalogs regelt das komplizierte Gefüge des sogenannten Zweikammersystems. Vor allem schreibt sie die Stellung des Großherzogs als Souverän aller Rechte der Staatsgewalt fest, wie auch die Unterordnung des Landes unter die Gesetze des Bundes. Die badische Ständeversammlung erhält in den 1820ern sogar ein eigenes elegantes Gebäude, das erste deutsche Parlamentsgebäude überhaupt. Aber so etwas richtet Hecker und seine politischen Freunde längst nicht mehr auf. Zwar hat der Großherzog Mitte der 40er nach einer äußerst reaktionären Phase einen neuen Regierungschef eingesetzt, den moderat-liberalen Johann Baptist Beck, aber auch der kommt über ein Herumlavieren und Trippelschrittchen nicht hinaus. Zudem befindet sich Baden fest im Griff des Bundes. Den Gang des politischen Lebens besprechen, Das heißt für Hecker und seine Freunde vor allem, die Lauheit und Diplomatie der Kammermajorität zu verwünschen. Diese Majorität wird durch die Liberalen konstitutionelle Monarchisten gestellt, Advokaten und Professoren, welche seit 30 Jahren über konstitutionelles Staatsrecht gelesen, Bücher darüber geschrieben haben und am liebsten endlose akademisch-kasuistische Kammerdiskurse führen. Sie wollen und fordern nach Heckers Geschmack viel zu wenig. Bis Ende 1846 eine gemeinsame Bewegungspartei, wie sich die Opposition auch nannte, tobt spätestens seit dem Vorjahr ein heftiger politischer und persönlicher Streit zwischen den Liberalen und den Demokraten. Davor, in der ehemaligen langen gemeinsamen Opposition, war man in der Kritik an der alten Wirtschaft, also am herrschenden Despotismus, vereint und auch in der Idee eines vereinten Deutschlands. Jetzt gibt es kaum noch politischen Konsens. Der Dissens betrifft auch und gerade die mögliche zukünftige Gestalt des Einig-Vaterlands. Die Differenzen sind gewaltig geworden. Die Protokolle der Kammersitzungen sowie die politischen Äußerungen der Abgeordneten in den verschiedenen Zeitungen sprechen eine klare Sprache, wobei die Macht immer ganz klar auf Seiten der liberalen Majorität liegt. Die Demokraten, Hecker und seine Freunde hier im Pariser Hof, sind die Minderheit. Ungefähr 8 demokratische Freunde sind es, gegen 55 Liberale und Konservative. Eine Opposition in der Opposition. Leistet Ruge Anfang, Mitte der 40er die Differenzierung von Liberalismus und Demokratie in der Theorie, vollzieht sie sich in der täglichen politischen Praxis 1846-1847 im Badischen Landtag als Kollisionen zwischen der entstehenden liberalen und demokratischen Partei, wie sie sich bereits nannten. Worüber sich Hecker an diesem Samstagabend im Pariser Hof konkret schwarz ärgert, ist die laue offizielle Reaktion der Kammer auf die neueste Thronrede des Großherzogs. Die Liberalen, schimpft Hecker, hätten nicht einmal gewagt, Religionsfreiheit und Gleichstellung aller Konfessionen und Schwurgerichte als Volksforderung zu stellen. Die Freunde stimmen laut in das Lamento ein. Die Frustration ist besonders groß. Der weiße badische Wein tut sein Übriges. Plötzlich fliegt die Tür auf. Ein junger Schauspieler tritt in die Stube des Gasthauses und brüllt: »Louis-Philippe hat abgedankt zugunsten der Straßen von Paris. Eben brachte ein Kurier die Nachricht.« Ungläubige Reaktion bei den Freunden. »Ein Scherz?« Im nächsten Moment aber stürzt ein weiterer Abgeordneter in die Gaststube. »Wohlan, in wenig Zeit ist die Französische Republik unsere Nachbarin. Man kämpft in Paris gegen den Königskrämer und Krämerkönig. Er hat abgedankt, er ist verjagt, die Republik ist ausgerufen.« Man springt auf, jubelt, umarmt sich. Man freut sich für die mutigen Nachbarn, aber nicht nur. Augenblicklich erfasst die revolutionäre Stimmung den Pariser Hof. »Jetzt rasch ans Werk für Deutschlands Befreiung. Jetzt gehandelt, jetzt ins Leben geführt, was so lange begehrt, besprochen, geredet und umredet worden«, hört man es vielstimmig dröhnen. Der erste Revolutionsaufruf in einem deutschen Staat 48. Die Proklamation der Zweiten Französischen Republik in Paris liegt an diesem 26. Februar gerade 24 Stunden zurück. Über das nahe Straßburg, per optischem Telegraph direkt mit Paris verbunden, kommt die Nachricht in Karlsruhe schneller an als anderswo. »Nun war es an der Zeit«, erinnert Hecker den demokratischen Taumel im Pariser Hof, »die Forderungen des Volkes aufzustellen und mit Nachdruck zu verfolgen, welche schon am 12. September 1847 auf der Versammlung zu Offenburg gestellt, die Runde durch halb Europa gemacht und mit Hochverratsprozessen verfolgt worden waren.« Prozesse gegen die Hauptredner der damaligen Versammlung, zu denen Hecker selbst gehörte. Das ist kein halbes Jahr her. Die erste revolutionäre Veranstaltung auf deutschem Boden. Mannheim, 27. Februar. Westliche Winde herrschen vor, hält das Landwirtschaftliche Wochenblatt in Baden zur meteorologischen Lage der letzten Februartage 1848 fest. Selbst das Wetter spielt mit. Die Natur scheint auf Seiten der Freiheit zu stehen. Die Luft weht aus dem neurepublikanischen Frankreich herüber. Für den Sonntagabend des 27. Februar notiert der Bericht gar »stürmisch« und berichtet von einem seltenen Naturphänomen. Am Himmel kann man zwischen 18 und 20 Uhr ein prachtvolles Nordlicht sehen. Es schillert und funkelt auch über der Aula des ehrwürdigen Vereinigten Großherzoglichen Lyzeums in Mannheim, dem größten Versammlungsort der Stadt, in dem am heutigen Abend eine der bedeutendsten Versammlungen der deutschen Demokratiegeschichte stattfindet. 2500 Bürger, mehr als jeder zehnte Stadtbewohner, treffen sich hier zu einer eigentlich schon seit längerem geplanten Versammlung. Der Andrang ist ungeheuer. Heute sind besonders viele Frauen gekommen, berichten Teilnehmer erstaunt, eine Entwicklung, die sich in den nächsten Monaten noch weiter verstärken wird. Die vorgesehene Tagesordnung der Versammlung ist von der Geschichte über den Haufen geworfen worden. Die Nachricht von der Französischen Revolution schlägt in Baden ein wie der Blitz, zuerst in Karlsruhe, am hellsten aber nun in Mannheim. Dass der erste Blitzableiter des Landes am prunkvollen Mannheimer Fürstenschloss montiert ist, eines der größten Fürstenschlösser Europas, hilft in diesem Fall nicht. Die Stadt war schon in den letzten Jahren Richtung Freiheit aktiv wie keine andere, an der Spitze der deutschen Opposition und politische Avantgarde. Mannheim ist die Heimat demokratischer Pioniere, deren Ideen eben weit über die modernisierter konstitutioneller Monarchien hinausgehen. Jetzt tritt die Stadt am Rhein an die Spitze der Revolution. Die fortgeschrittenen politisierten Badener sind stolz auf ihre politische Mündigkeit, stellt ein badischer Journalist heraus, ein alter Ruf, dem zufolge sie stets die Fahne der Freiheit dem übrigen Deutschland vorgetragen haben. Der künftige Chef der badischen Volkswehr beschreibt es so: Die geografische Lage Badens ist dem Verkehr der Ideen sehr günstig. Dem Rheine entlang grenzt dasselbe im Westen in einer Ausdehnung von 50 Stunden an Frankreich und lehnt sich im Süden in einer Breite von 30 Stunden an die Schweiz. So werden Entfernungen noch angegeben damals als Fußwegzeit. Per Pedes kann man aus Baden ganz leicht in die moderne republikanische Schweiz gelangen und jetzt auch in die brandneue Französische Republik. Schon seit langem sei es Praxis der deutschen Monarchen, mit besorgten und ängstlichen Blicken Baden zu überwachen, welches die Republik zu nahe vor Augen hatte, um nicht dieselbe zu lieben und zu begehren. Vor allem die schweizerischen Nachbarrepubliken haben es den Badenern angetan, da deren Freiheit die Bürgschaft ihres Wohlstandes ist. Derart habe sich in Baden das Verständnis demokratischer Staatsform herangebildet und zur Nachahmung derselben angespornt. Was bitter nötig sei, man müsse bloß auf die bettelarmen Bauern schauen. Sie nämlich tragen Lasten auf den Rücken, welche an die Zeiten des Mittelalters erinnern. Schon das reiche, um mit den bestehenden politischen Verhältnissen unzufrieden zu sein. An diesem Mannheimer Abend, in diesem überschwänglichen Moment, tritt die Opposition, Liberale und Demokraten, trotz aller Differenzen noch vereint auf. Geleitet wird die Versammlung in der Aula vom Demokraten Hecker und vom Liberalen Itzstein, zwei Männer, die sich seit langem zugetan sind. Der 73-jährige Itzstein mit seinen wehenden, schlohweißen Haaren und selbstredend ganz ohne Bart ist eine Oppositionslegende, der Doyen des süddeutschen Liberalismus. Reiner und aufrechter verkörpert niemand den entschieden altliberalen Geist, der den Demokraten in dieser Hinsicht nahe immerhin auf ein starkes Parlament setzt. Auf eine sozusagen demokratisch-konstitutionelle Monarchie. In Mainz geboren, auch er ein Jurist, engagiert er sich seit 1822 als Mitglied der Badischen Kammer. Hoffmann von Fallersleben textete nicht bloß auf das deutsche Vaterland ein Lied, sondern auch auf Itzstein. Vaterland, freue dich! Deine Nacht wird immer heller. Itzstein, unser Stern, leuchtet nah und fern, schrieb er 1844. Ob seiner unbotmäßigen Haltungen wurde Itzstein bereits 1824 strafpensioniert. Sein Auskommen bestreitet er seitdem als Besitzer des Weingutes Hallgarten im romantischen hessischen Rheingau, nahe Östrichwinkel, direkt am Rhein, Heimat des schon damals berühmten Rieslings. Hierhin lädt er ab Anfang Mitte der 30er mutige Oppositionelle ein, vorwiegend Südwestdeutsche. Auch in diesem Kreis lässt sich die unaufhaltsame Ausdifferenzierung der Opposition zu Liberalen und Demokraten und die einsetzenden immensen Spannungen genauestens studieren. Auf der einen Seite jüngere, resolute Liberale wie der 40-jährige Mannheimer Journalist Karl Marti, der 36-jährige Mannheimer Unternehmer Friedrich Daniel Bassermann oder der 48-jährige Hesse Heinrich von Gagern, die neue, jüngere Generation der Liberalen, die sich Ende 1846 zusammenfindet. Auf der anderen Seite die den Hallgartenkreis bald dominierenden Demokraten wie Robert Blum oder Friedrich Hecker, verstärkt unter anderem durch den engagierten Dichterstar Ferdinand Freilichrath. Häupter von Radikalen nennt der preußische Innenminister unterschiedslos die Mitglieder des Kreises in einem Brief an seinen König Friedrich Wilhelm vom Juli 1847. Zur Verzweiflung der neuen Liberalen, die genau das partout nicht sein wollen, sondern versichern, prinzipiell Monarchie treu zu sein, gerade dem preußischen König gegenüber. Sie haben große Pläne mit ihm. Die Crème de la Crème der Opposition tritt heute Abend in Mannheim auf, einer nach dem anderen. Die Eröffnungsrede hält der Demokrat Heinrich Hoff, renommierter Buchhändler, Redakteur und Verleger. Ende April 1848 schmort er schon im Gefängnis. »Der Bundestag ist tot«, ruft er. Scharfe Worte für ein Gefühl, das die meisten Anwesenden teilen. Der Deutsche Bund in Frankfurt verkörpert die alten Mächte wie keine andere Institution. Längst ist er, so Struve, zu einer großen Polizeianstalt für Deutschland herabgesunken. Ein wildes Momentum liegt in der Luft, ein Pulsieren. Es drängt. So laut und ausdauernd sind die Jubelrufe bei den Reden, dass man die Redner kaum versteht. Aber was der 42-jährige Struve, ganz kurzes Haar, ein wenig wie ein Igel, dabei jugendliche Züge, obligatorischer, freiheitlicher Vollbart, wenn auch ungewöhnlich ordentlich gestutzt, dann von der Bühne ruft, das versteht jeder. Das französische Volk hat Ludwig Philipp abgesetzt, hat das Joch der Tyrannei gebrochen. Die Schweizer haben das Jesuitenregiment gestürzt und den Sonderbund gesprengt. Die Italiener haben freie Verfassung kräftig sich errungen. Sollen wir Deutsche allein unter dem Joch der Knechtschaft verbleiben? Der entscheidende Augenblick ist gekommen. Der Tag der Freiheit ist angebrochen. Vorwärts ist der Ruf der Zeit. In der aktuellen Stimmung nimmt man dem Mann mit dem scharfen revolutionären Gestus alles ab. Und seit gestern scheint sie tatsächlich als reale Möglichkeit auf. Die Freiheit in und für Deutschland. Die Märzforderungen. Petition statt Revolution. Itzstein und Hecker haben an diesem Mannheimer Abend ihre Freude, aber haben auch Mühe, die Versammlung zusammenzuhalten. Immer wieder fordern Rufe aus dem Saal, man möge auf der Stelle nach Karlsruhe zum Schloss des Großherzogs ziehen und sich dort mit anderen freiheitsliebenden Badenern zusammenschließen, um rasch eine echte Revolution zu vollbringen. Ist das nicht eigentlich die Idee? Doch die Anführer des Volkes wollen erst einmal eine Petition mit den wichtigsten Forderungen erarbeiten. Die Demokraten planen, sie anschließend als sogenannte Sturmpetition, als Ausdruck revolutionärer Entschiedenheit, mit dem Volk zusammen zum Großherzog nach Karlsruhe zu tragen. Eine Aktion, die immerhin revolutionäres Flair besäße. Den meisten Liberalen ist auch das noch zu viel. Sie quälen deutsche Korrektheitsbedenken. Entschieden sprechen sie sich gegen eine Sturmpetition aus. Alles sollte seine Ordnung haben, im Rahmen der Kammerverhandlung und gesetzmäßigen Verfahren ablaufen, auch und gerade ein Aufbegehren. Zudem könne man die Sache auf diese Weise gründlich angehen, eine deutsche Kardinaltugend. Warum aus der Hüfte schießen, was man minutiös und legal ausarbeiten kann? Und das wird entschieden. Die Petition soll der Zweiten Kammer in Karlsruhe übergeben werden, von ihr dann formal korrekt beschlossen und zuletzt der Regierung und dem Großherzog präsentiert werden. Eine Gruppe entschlossener Patrioten, erzählt Hecker, hatte bei einem Vorabtreffen letzte Nacht bereits einige Forderungen aufgestellt. Viel genützt hat es nichts, denn in der Aula wird schon beim ersten Sujet gestritten, beim Thema Deutscher Bund. Knapp gelingt es den Liberalen, die Annahme von Struves Forderung nach einem sofortigen Austritt aus dem Bund abzuwehren. Die Demokraten bestehen auf der umgehenden Durchschlagung von dem, was die feinen Diplomaten im Laufe von 33 Jahren im Geheimen verabredet hatten. Diplomatie gilt der Opposition seit langem als Schimpfwort. Schon für Ludwig Börne war sie die Kunst, sich gegenseitig über den Löffel zu barbieren. Man nennt es auch Wühlerei, ein bösartiges, hinterlistiges Werkeln hinter den Kulissen. Versteckte Agenten, Lügen, Täuschungen, Übervorteilungen, Manipulationen, Betrug, alles Hinterrücks. All das also, was die fürstliche Politik für die Opposition verkörperte. Die Liberalen aber wollen partout keinen Austritt aus dem Bund. Sie mildern die Forderung zur oppositionellen Repräsentanz am Deutschen Bunde ab. Wieder ein schmerzlicher Kompromiss für die Demokraten. Allerdings kann die Petition so am Ende des Abends gemeinsam verabschiedet werden. Die Petition vieler Bürger und Einwohner der Stadt Mannheim betreffend die endliche Erfüllung der gerechten Forderungen des Volkes, wie der offizielle Titel heißt. Wesentliche oppositionelle Ideen und Forderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte sind hier konzentriert. Dennoch keiner der Anwesenden ahnt, dass der knappe Katalog dieses Abends Geschichte schreiben wird. Struve verpasst der Adresse an die Zweite Kammer am Ende noch ihre kompakte, rigorose Diktion. Das kann er gut. Ein Gedanke durchzuckt Europa. Das alte System wankt und zerfällt in Trümmer. Allerorten haben die Völker mit kräftiger Hand die Rechte sich selbst genommen, welche ihre Machthaber ihnen vorenthielten. Das deutsche Volk hat das Recht zu verlangen, Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle Klassen der Gesellschaft, ohne Unterschied der Geburt und des Standes. Aus der großen Zahl von Maßregeln, durch deren Ergreifung allein das deutsche Volk gerettet werden kann, heben wir hervor: erstens, Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere, zweitens, unbedingte Pressfreiheit, drittens, Schwurgerichte nach dem Vorbilde Englands, viertens, sofortige Herstellung eines deutschen Parlamentes. Das sind sie, die legendären Märzforderungen. Die gerechten Forderungen des Volkes, die dann, so eilig es geht, nicht bloß in Baden, sondern in allen anderen deutschen Regionen die Runde machen. Sie sind das erste gesamtdeutsch wirksame Revolutionsdokument, Essenz der einsetzenden sogenannten Märzrevolution. Was ihr für Deutschland getan, verbeugen sich im April exemplarisch die Berliner Stadtverordneten, ist und bleibt euch unvergessen. Stolz und Dankbarkeit wird jedes deutsche Herz nach wie vor empfinden, so oft Mannheims Name genannt wird. Die Mannheimer fügen der Petition noch einen knappen Abspann hinzu, der zusätzlich ein paar Dinge klarstellt. Diese vier Forderungen sind so dringend, dass mit deren Erfüllung nicht länger gezögert werden kann und darf. Vertreter des Volks, wir verlangen von euch, dass ihr diese Forderungen zu ungesäumter Erfüllung bringet. Man stehe für dieselben mit Gut und Blut ein, und zwar das ganze deutsche Volk. Wenn also schon keine sofortige Revolution, dann doch ultimative Petitionsemphase. Ungesäumte Erfüllung. Die vier Forderungen, hebt Struve hervor, seien nur eine Auswahl der berechtigten Volksforderungen, die dringendsten. Erst beim letzten Punkte geht es um die deutsche Einheit, und das indirekt. Ein nationales Parlament soll geschaffen werden, das dann einig Vaterland herstellen soll. Vom Sturz des Monarchen ist mit keinem Wort die Rede. Allerdings, bei dem ersten Punkt, militärisches betreffend, geht es sehr wohl um eine gewaltige Machtverschiebung. Bisher hat es nur willfährige Berufsarmeen gegeben, nun soll es Volksarmeen geben, sollen freie Bürger selbst in Waffen stehen, wehrhaft sein. Ein urdemokratischer Imperativ. Und eben Priorität 1 der Liste, was für den politischen Realismus der Revolutionäre respektive Petitionäre spricht. Nur wer Militär hat, hat die Macht. Radikaler politischer Realismus. Die Forderung nach den Schwurgerichten englischer Art bedeutet den Kampf gegen despotische Willkür. Vom Fürstenstaat beamtete Richter vertreten im bestehenden Unrechtssystem die Interessen der Fürsten, auch die politischen Interessen. Diese Macht soll ihnen durch die Einführung der Schwurgerichte genommen werden, in denen Bürger als Geschworene dienen. Aus heutiger Sicht ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit, damals eine veritable Revolution. Wie der gesamte Katalog, auch wenn die gemeinsame Opposition an dem Mannheimer Abend auf die offene Revolution verzichtet. Was bei einigen Frauen und Männern im Publikum und auch außerhalb der Aula im progressiven Badenland zu ersten Enttäuschungen führt. Inhaltlich stellt die Petition den kleinsten gemeinsamen Nenner der Opposition aus Liberalen und Demokraten dar, sprich einen Kompromiss des Treffens am Vorabend. Anders als die Demokraten fordern, hat es die soziale Frage nicht in den Katalog geschafft, nur in den kleinen Prolog. Wohlstand und Bildung für alle Klassen der Gesellschaft. Im legendär gewordenen Forderungskatalog des schon erwähnten Offenburger Treffens demokratisch gesinnter Oppositioneller ein halbes Jahr zuvor, im September 1847, war dem sozialen Ausgleich noch die gleiche Stellung eingeräumt worden wie den politischen Forderungen. Politische Freiheit und physische Freiheit, wie der Schneidergeselle Weitling es in Paris genannt hatte, gelten den Demokraten prinzipiell gleich viel. Ein Wesenszug ihrer Haltung. Petition statt Revolution. Die zusammenhaltende Opposition wählt die im bestehenden politischen System offiziell vorgesehene Minimalmöglichkeit, einen bürgerlichen Veränderungsgeist zu formulieren. Das heißt, die deutsche Revolution beginnt völlig systemkonform. Man tritt den vorgesehenen Weg durch die vorgesehenen Institutionen an. Bürgen können mittels des Petitionsrechts der Zweiten Kammer ihre Anliegen vorbringen. Das Recht existiert in vielen der deutschen Staaten, in denen, die überhaupt über eine Verfassung verfügen. Rund 25.000 bis 30.000 Petitionen, schätzt man, werden 1848 und 1849 eingereicht. Es wird unendlich petitiert. Die stürmische Mannheimer des 27. Februar ist in ihrer Dringlichkeit sicher eine der stärksten. Dennoch, es bleibt, genau das will ein Teil der Opposition, eine ordentliche Petition in einem ordentlichen Verfahren. Für die Fürsten, die konservative Presse, viele der Großbürger, aber auch für Teile des Kleinbürgertums bedeuten die Vorgänge und die Mannheimer Forderungen freilich dennoch Revolution und Anarchismus. Einige sprechen von jakobinischem Terror. Aber auch dem neuen konstitutionellen Lager der Liberalen, den Mannheimern Friedrich Bassermann oder Karl Marti, zunächst ein geradezu militanter Republikaner, geht alles zu weit. Bereits die im Volkstaumel halb auf offener Straße gefassten Beschlüsse sind ihnen ein Graus. An diesem Abend in der Aula schweigt Marti wohl nur, doch schon bald wird ihm die Hutschnur platzen. Am ehesten repräsentieren die Märzforderungen die parlamentarischen Liberalen, also Itzsteins Gruppe. Und exakt aus diesem Grund, um mit ihnen zusammen eine Mehrheit herzustellen und so, mit dem geeinten Volk im Rücken, den Fürsten eine maximal starke Front zu zeigen, gehen die auf dem Politparkett noch neuen Demokraten die Kompromisse ein. Hinzu kommt, dass die beiden demokratischen Protagonisten, Hecker und Struve, auffällig skrupulös sind. Inhaltlich sind sie kompromisslos entschieden und nennen sich auch so, entschiedene Demokraten. Aber auch sie suchen jetzt nicht den Weg des Putsches, sondern den der Einsicht, bauen auf das offizielle Beschlüssefassen. Kräftig beschlossen ist halb verwirklicht. Der deutsche Wunderglaube an die magische Macht der Proklamation trägt auch sie. Wie revolutionär ist also der Beginn der deutschen Revolution? Mannheim ist nicht Paris. Noch ist es keine Revolution. Aber man zählt auch erst einen Revolutionstag. Hat nicht selbst das revolutionserfahrene Frankreich 3 davon gebraucht? Der Ausdruck revolutionäre Bewegung, ein Ausdruck der Zeit, trifft es vielleicht am besten. Wobei die Frage bleibt, wie revolutionär wird die revolutionäre Bewegung? Die Stimmung kocht auf jeden Fall am Ende des Mannheimer Abends, die Affekte brodeln, es herrscht Begeisterung. Und für die große Mehrheit der Menschen in und außerhalb des Saales, die davon erfahren, steht nach dem Abend fest, es geschieht etwas Revolutionäres. Die 17-monatige deutsche revolutionäre Bewegung tritt schon an diesem ersten Abend, in ihrem ersten Moment, in einen eigentümlichen, mutig-ängstlichen, kühn-moderaten, real-irrealen, konkret-abstrakten, heroisch-tragischen Raum ein, den sie überhaupt nur in wenigen Momenten verlassen wird. Die zweite Mannheimer Versammlung. Stress. 29. Februar 1848. Am nächsten Morgen erreichen die Nachrichten vom revolutionären Mannheimer Treffen mit den ersten Eisenbahnzügen Karlsruhe und dort auch die Regierung und den Großherzog. Nach beunruhigter Beratung entscheiden sie sich, der Revolutionsbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Schon am 29. Februar, da haben die Nachrichten aus Paris die meisten deutschen Gegenden noch nicht erreicht, lediglich in Mainz und Hanau kommt es bereits zu Tumulten, verlautbart der badische Regierungschef Johann Baptist Beck in einem kleinen vertraulichen Kreise, dass man Zugeständnisse erwäge. Zumindest bei 3 der Forderungen, bei der Zensur, den Geschworenengerichten und Bürgergarden. Immerhin, bisher hat man hier bei politischer Unruhe zu Polizeieinsätzen tendiert. Umgehend berichtet der liberale Bassermann in einem Brief an den Mannheimer Bürgermeister von den beabsichtigten Konzessionen. Kurzerhand wird der Brief gedruckt und massenhaft unters Volk gebracht. So geht es. Revolutionäres Tempo ist Trumpf in solchen Situationen. Die lokale Kommunikation, das Drucken und Verteilen von Flugblättern zum Beispiel, geschieht rasant. Die neue Drucktechnik der Schnellpressen macht es möglich. Im Handumdrehen lassen sich hunderte Exemplare produzieren, die, wie von Geisterhand organisiert, ruckzuck verteilt werden. Soziale Netzwerke einer Geschwindigkeit und Dynamik, die bisher unbekannt war. Der preußische Gesandte in Baden jammert. Bei der Leichtigkeit und Vervielfältigung der Verkehrsmittel sind Verbote illusorisch. Doch im Grunde sind die Ankündigungen von Landesregierung und Großherzog Trippelschritte, die Revolutionäres abwenden sollen. Und sie verfolgen noch ein weiteres Ziel, eine wühlerische Arglist. Die schlauen Gouvernementalen, so der Revolutionshistoriker Veit Valentin, versuchen die Opposition zu spalten. Gerade in Baden war sie ja schon längere Zeit nicht mehr einig, fügt er in Kenntnis hunderter Dokumente hinzu. Die Opposition beruft für den 29. Februar eine zweite Volksversammlung in Mannheim ein, dieses Mal im Gasthaus Badischer Hof. Auch das funktioniert in den revolutionären Tagen im Handumdrehen. Am heutigen Abend brechen die Gräben zwischen den Demokraten und den Liberalen offen auf, die Frontstellung ist schroffer als je zuvor. Kommende große Tragödien werden gerne zuvor in kleinen Tragödien durchgespielt. An diesem Abend geschieht es. Die Demokraten wollen bei der Übergabe der Forderungen an die zweite Kammer in der Hauptstadt Karlsruhe so viele Menschen dabei haben wie möglich. Es soll eine kräftige Sturmpetition sein, eine Großdemonstration, der sich jeder Bürger anschließen kann. Das Volk soll seine gerechten Forderungen den Regierenden gewissermaßen direkt selbst überbringen. Die Demokraten sehen das Volk als ihren Mandanten, sich selbst als dessen Repräsentanten. Struve, der Buchhändler und Verleger Hoff sowie ein weiterer Demokrat treten energisch dafür ein. der renommierte Chirurgie- und Militärarztprofessor Johann Adam Hammer. Noch einer der großen Naturwissenschaftler der Zeit in den Reihen der Demokraten. Er hat 1847 als einer der ersten Ärzte eine Operation und eine Entbindung unter Narkose vorgenommen. Zudem behandelt er in seiner Privatpraxis in Mannheim unentgeltlich Arme. Er gehört zu den vielen tausenden bald erneut verfolgten Demokraten, die den deutschen Ländern verloren gehen werden. Schon im Oktober 1848 wird er als hoch angesehener 48er, ein mythisches Etikett in den USA, in Amerika wirken und weiterhin Außerordentliches in der Medizin leisten, zudem die Bavarian Brewery führen, die dann das Budweiser brauen wird und unter anderem bei der Nominierung Abraham Lincolns zum Präsidentschaftskandidaten eine Rolle spielen. Die im Badischen Hof anwesenden Liberalen, unter anderem Bassermann, Marti oder der 41-jährige Mannheimer Jurist und profilierte Oppositionelle Alexander Freiherr von Seuron, alle Mitglieder der Zweiten Kammer, sprechen sich vehement gegen die volksflankierte Sturmpetition aus. Für sie ein Albtraum. Tausende politisierte, freiheitsliebende Menschen auf den Straßen der Hauptstadt. Das genau ist eine potenziell revolutionäre Situation. Genau das wollen sie verhindern. Freilich bleibt der liberale Einspruch gegen den revolutionären Demonstrationszug nach Karlsruhe dieses Mal ohne Erfolg, so Struve lapidar. Er weiß genau, die Zweite Kammer gehört den Liberalen, aber auf den Volksversammlungen liegt in diesen Tagen das Momentum bei den Demokraten. Die Masse des Volkes war von der Überzeugung durchdrungen, der Augenblick sei erschienen, in welchem die ewigen und unveräußerlichen Rechte der Menschheit zur Anerkennung gebracht werden könnten. Am 1. März machen sich rund 600 Mannheimer nach Karlsruhe auf. Mit dem Zug. Wegen Menschenfreundlichkeit entlassen. Gustav Struve. Ein vom langen Fußmarsch müdes Gesicht unterm Schlapphut, abgewetzte Kleider. So zieht der Mann übers Land, will sich vom hohen Norden nach Karlsruhe durchschlagen. Er hat kaum Geld, übernachtet bei Bauern in der Scheune, spürt die Armut, die elenden Verhältnisse am eigenen Leib. Obwohl man es seinen Kleidern fast nicht ansieht, kann man es doch an seinem Auftreten ablesen. Er kommt aus einer anderen Schicht. Als Münchner Diplomatensohn und studierter Jurist trägt er nicht nur ein von im Namen, sondern hat eine politische Karriere vor sich, die allerdings plötzlich abgebrochen ist. Warum? Weil er einem Armen geholfen hat. Gustav von Struve, der Mann mit dem Schlapphut, ist ein Menschenfreund, eigentlich eher ein introvertierter Typ. Er liebt Rousseaus Ideen, die er während burschenschaftsnaher Studienzeiten kennengelernt hat. Der Mensch ist frei geboren. Überall liegt er in Ketten. Auch Rousseaus Naturphilosophie überzeugt Struve. Er wird Vegetarier, taucht in die indische Mystik ein, macht Yoga. 1830 wird Struve Assessor am Landgericht Jever. Hier passiert es. Struve gewährt einem armen, gichtkranken Zeugen bei einem Gerichtsprozess ein Wegegeld von 2 Talern. Die Justizkanzlei zetert. Das Geld stehe dem Mann rechtlich nicht zu. Als Struve den Betrag aus eigener Tasche bezahlt, wird er entlassen und schleppt sich nun eben zu Fuß und als gescheiterte Existenz nach Karlsruhe. Oder genauer, vorerst gescheitert. Er politisiert sich, gründet 1836 eine kleine Rechtsanwaltskanzlei in Mannheim und beginnt sich darüber hinaus als Journalist für liberale Sujets zu engagieren. Als Redakteur des Mannheimer Journals kämpft er Mitte der 40er mit den Eingriffen der Zensur. Im Januar 1847 realisiert er seinen großen Traum. Es erscheint die erste Ausgabe seiner eigenen Zeitung, Deutscher Zuschauer, neben der Mannheimer Abendzeitung bald das entscheidende demokratische Organ in den deutschen Staaten, das entscheidendste allemal. Struves Zuschauer steht für Verfassung, Gewissensfreiheit, Pressefreiheit, Freiheit des Handels und der Schifffahrt, Freiheit der Person, das Recht der Assoziation, Schwurgerichte, Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerichtsverhandlungen, ein Habeas Corpus Akte als Schutz vor willkürlichen Verhaftungen und Volksbewaffnung. Genauso wichtig ist ihm die soziale Frage, die Abschaffung der Standesunterschiede und die Stärkung der ärmeren Klassen. Dies zu fordern, hat er allen Grund. Die Zustände sind katastrophal. Die neuen Lohn- und Fabrikarbeiter sind gesetzlich ungeschützt, haben keine Gewerkschaften, werden wie Sklaven behandelt. Ein badischer Abgeordneter von Oberkirch und Gengenbach, der Katholik Franz Josef von Buß, hat bereits im April 1837 in einem Ausschuss der badischen Zweiten Kammer sorgenvoll festgestellt, dass das Fabrikwesen eine Hörigkeit neuer Art erzeuge. Der Fabrikarbeiter ist der Leibeigene eines Brotherrn, der ihn als nutzbringendes Werkzeug verbraucht und abgenützt wegwirft. Zum ersten Mal wird die soziale Frage systematisch in einer deutschen Volksvertretung aufgeworfen. Anfang der 1840er Jahre arbeiten am Oberrhein rund 7% der Bevölkerung in Fabriken oder Manufakturen, über 40% in Handwerk und Handel und 35% in der Landwirtschaft. Dennoch geht es auch hier schon um rund 100.000 Arbeiter. Wobei die Industrialisierung in anderen deutschen Staaten, vor allem Preußen, Rheinpreußen und Sachsen, viel fortgeschrittener ist. Aber Baden holt kräftig auf, auch bevölkerungstechnisch. In den 1830ern sind es 900.000, 1848 bereits 1,5 Millionen Badener. Gleichzeitig gibt es überall zu wenig Arbeit, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Hungern ist für viele Normalität. Die Lösung, die der katholische Abgeordnete von Buß empfiehlt, ist, die Arbeiter per Gesetz schützen zu lassen. Der Ausschuss, in den sein Antrag verwiesen wird, dankt dem Abgeordneten höflich, auf die Missstände aufmerksam gemacht zu haben, welche aus einer gesteigerten Fabrikindustrie entstehen können. Reicht das? Nein, finden ganz entschieden die Demokraten. Sie fordern, die soziale Frage mit derselben Priorität zu handhaben wie politische Unfreiheit. Emma Herwig etwa wird 1848 rufen: Es lebe die demokratische und soziale Republik. Und Friedrich Hecker sagt programmatisch, ihrer Partei gehe es um dauernde, wahre politische Freiheit und materielle Wohlfahrt. In der demokratischen Bibel, in dem von Robert Blum initiierten, herausgegebenen und teils auch verfassten Volkstümlichen Handbuch der Staatswissenschaften und Politik mit dem Untertitel »Ein Staatslexikon für das Volk« steht es 1848 so: »Gewaltiger als je erhebt sich in unserer Zeit der Ruf nach Ausgleichung oder doch Milderung der gesellschaftlichen Unterschiede, die sich mit jedem Tage schroffer entgegenstehen.« Blum, der in Sachsen für die Demokratie kämpft, gliedert die politischen Lager geradezu nach ihrem Umgang mit der sozialen Frage. Der Demokrat sehe eine allgemeine, stets zunehmende Verarmung des Volkes und sucht nach Mitteln dagegen. Der Liberale hingegen entdecke nur eine augenblickliche Stockung der Gewerbe, eine vorübergehende Krise der Gewerbe, die eine verhältnismäßig große Menge dicht gedrängter Bevölkerungen ernähren. Außerdem gingen die Liberalen ohnehin davon aus, dass Arbeiter, Handwerker, Tagelöhner und so weiter auf lange Sicht selbst kleine Bürger werden, gemäß der Doktrin des wirtschaftlichen Dauerwachstums. Und die Fürsten? Es gibt keine Armut, sagen sie, sondern nur eine Entstellung der Tatsachen, eine demokratische Propagandaerfindung. Und sie glauben, mit Zensur und Unterdrückungsmaßregeln die ganze soziale Bewegung bewältigen zu können. Der demokratische Begriff von Gesellschaft, so das Lexikon, umfasse aber alle Menschen. Den Liberalen hingegen, den Fürsten sowieso, seien ganze Bevölkerungsgruppen lästiges Beiwerk, notwendiges Übel, nicht berechtigte Teile der Gesellschaft. Demokratie, gewöhnlicher noch mit dem Fremdnamen Demokratie bezeichnet, ist diejenige Staatsform, nach welcher die höchste Gewalt im Staate bei der Gesamtheit des Volkes liegt. Wer den Armen wirklich helfen will, lebt gefährlich. Das hat Struve mit der Zwei-Taler-Affäre früh erfahren. Und wenn man dann auch noch über die Abschaffung ständischer Ordnung und die Aufwertung der Arbeiter schreibt, wird es existenziell. Deswegen kämpft Struve nicht bloß ständig mit der Zensur, sondern mit der Gefahr des Verbotes. Im Oktober warnt der preußische Bundestagsgesandte gar, Struves deutscher Zuschauer sei unter den radikalen Zeitungen die schlimmste, zudem die preußenfeindlichste. Struve ist Überzeugungstäter, selbst ein politischer Schwergewichtsgegner wie die Deutsche Zeitung, die publizistische Plattform der Konstitutionellen Ordnungspartei, erkennt noch im Herbst 1848 an, dass Struve Enthusiast sei. Daher schwärmte er auch für die Republik. Ein Schwärmer, vermindert schuldfähig. Man bescheinigt ihm stets die strengste Redlichkeit und Uneigennützigkeit. Ein paar Zeilen später ist er aber bloß noch ein abscheulicher Verbrecher. Das Überspringen der revolutionären Funken von Paris feiert Struve dann, wie gesehen, überschwänglich. Die Völker Europas richteten sich auf an dem großen Beispiele, das ihnen Paris gab. Alle wurden von dem Hochgefühle durchzuckt. Von der ersten Stunde an ist Struve einer der maßgeblichen intellektuellen, theoretischen Köpfe der demokratischen Bewegung. Ein begeisterter Systematiker, ein Liebhaber umfassender Organisation. Was für Georg und Emma Herweg gilt, das gilt auch für Gustav Struve und seine Frau Amalie. Sie sind eine politische Kampfgemeinschaft. Amalie kommt von unten. Sie wird am 2. Oktober 1824 in Mannheim geboren, ein uneheliches Kind. Kurz darauf heiratet ein Sprachlehrer ihre Mutter, adoptiert Amalie und schickt sie in die schulische Ausbildung, auf ein privates Mädcheninstitut. Sie hat Glück. Sie darf nun in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufwachsen, sich bilden und dann als Erzieherin und Lehrerin für Deutsch und Französisch arbeiten, womit sie früh zum Unterhalt der Familie beitragen muss. 1844 wird sie Erzieherin in Hattersheim bei Frankfurt. Zum Coup de Foudre kommt es im September 1845, als die 19-jährige Gustav von Struve kennenlernt. Zwei Monate später sind die beiden schon verheiratet und werden gemeinsam durch dick und dünn gehen. Von den ersten 12 Monaten unserer Ehe brachte Gustav 5 im Gefängnis zu. Sie habe an allen Fronten zu kämpfen, das beginnt schon mit der Vermählung. Struves adlige Familie überwirft sich mit ihm, denn die Auserwählte, skandalöser noch als die unstandesgemäße Herkunft, ist flammende Republikanerin. Sie will Gleichberechtigung auf ganzer Linie und feuert Gustavs Politisierung weiter an. Das Paar konvertiert, eigentlich evangelisch, zum progressiv-utopischen Deutschkatholizismus, der eine Synthese aus Katholizismus, Protestantismus, Judentum und moderner Wissenschaft sucht und bei dem auch Frauen wählen und kirchliche Posten besetzen dürfen. Im Staat besitzen deutsche Frauen bis 1918 weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Sie dürfen keine offiziellen Positionen bekleiden, zudem ist ihnen auch die Teilnahme an den meisten öffentlichen Veranstaltungen oder Vereinsmitgliedschaften weitgehend verboten. Amalie kämpft gegen diese Rechtlosigkeit, auch in den beiden Revolutionsjahren. Indem wir die Gleichstellung der Frauen mit den Männern begehren, verlangen wir nur, dass ein ewiges Menschenrecht, welches Jahrtausende hindurch mit Füßen getreten wurde, endlich zur Wahrheit werde, schreibt sie. Ihr Buch über die Revolution, Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen, wird sie programmatisch den deutschen Frauen widmen. 1848 formiert sich die erste breitere Frauenbewegung der deutschen Geschichte. Amalie ist eine ihrer Heldinnen. Ich gäbe ihm einen Kuss. Friedrich Hecker. Die Vereinigten Staaten von Amerika, weiß der junge Friedrich Hecker 1845, haben erkannt, dass die einheitliche Kraft des Staates nicht in der Einheit oder Gleichheit der religiösen Überzeugung der Staatsbürger, sondern darin liegt, dass die Gedanken aller den Staat zu ihrem Einigungspunkt haben. Er wird ihr gemeinsames höchstes Gut. Als passionierter Demokrat ist man 1848 nicht nur Sympathiefranzose und Schweizer, sondern auch Herzensamerikaner. Seit die Unabhängigkeitserklärung zum ersten Mal in der Geschichte allgemeine Menschenrechte postuliert hat, sind die nordamerikanischen Freistaaten in progressiven Kreisen überall Vorbild. Der badische Amerika-Bewunderer wird beschrieben als sehr schön, ein Christuskopf mit langem blonden Haar und schwärmerisch begeistertem Ausdruck. Der promovierte Jurist sitzt seit 1842 in der Zweiten Kammer, wird dort bald der berühmteste aller demokratischen Revolutionäre, ein republikanischer Star. Er selbst, kein ausgeprägter Narziss, sieht das ambivalent. Der geborene Held, in einer Welt gemütlicher Spießerei, doppelt wirksam durch zündende Einfälle, barocke Manieren, genialische Rede. Also wirklich einmal ein Kerl, der nun stürmisch und schlagfertig, frisch und advokatisch gewandt auf die Bürokratenperücken losfuhr. So Valentin. Das Volk liebt Hacker, auch das Weibliche. Neulich war ich in Gesellschaft von einigen Frauenzimmern, wo sich das Gespräch auf Hacker leitete, berichtet ein Schreiber im Offenburger Wochenblatt. Da sagte eines der Frauenzimmer, ich gäbe 100 Gulden, wenn ich ihn nur einmal sehen könnte. Ein anderes erklärte, ich gäbe ihm einen Kuss, wenn er in meiner Nähe wäre. Hacker wächst liberal-bürgerlich auf, studiert in Heidelberg Jura und begeistert sich für die Ziele der studentischen Freiheitsbewegung. Er befreundet sich unter anderem mit Heinrich Hoffmann, Autor des Struwwelpeter. Der Kragen des Struwwelpeter ist sogar von Hackers Look inspiriert. Im September 1835 unternimmt er, wie die meisten badischen Oppositionellen, eine politische Inspirationsreise nach Paris, wohnt unter anderem öffentlichen Gerichtsverfahren und den Verhandlungen der Nationalversammlung bei, nimmt zudem an einem Congrès historique européen teil. Hier wird er zu einem dezidierten Europäer. In Mannheim erhält er 1838 eine Stelle als Advokat und Prokurator am großherzoglichen Oberhofgericht und Hofgericht des Unterrheinkreises, lernt Gustav Struve kennen und heiratet 1839 die 18-jährige Marie-Josephine Eisenhardt, Tochter eines Mannheimer Kaufmanns. 1848 ist er bereits dreifacher Vater. Zunächst ist nicht Struve, sondern die liberale Gründerfigur Adam Itzstein politischer Weggefährte und enger Freund. Er nimmt Hacker in den besagten freiheitlichen Hallgartenkreis auf. Itzstein besitzt nicht nur in Baden, sondern bundesweit bei allen Oppositionellen Ansehen, ganz gleich welcher Orientierung. Noch im April 1848 beschreibt man ihn im demokratischen Milieu so: Der alte Itzstein, der immer für sparsame Regierung, freie Presse, für Geschworenengerichte und Verzeihung politischer Vergehen geeifert hatte und zum Danke seit mehr als 25 Jahren versetzt, gehetzt und verfolgt worden war. 1842 wird Hacker in den Gemeinderat von Mannheim gewählt. Überall profiliert er sich als brillanter, charismatischer Redner. Im selben Jahr kommt er auch mit Unterstützung Itzsteins in die zweite badische Kammer in Karlsruhe. Jetzt wird seine Verbindung mit Struve immer enger. Noch Hackers schärfste Gegner erkennen an, dass er seine Ziele mit großer Offenheit und Redlichkeit verfolgt. Hacker kannte keinerlei falsch, war ein famoser Kumpan und ehrlicher Freund unter Freunden. Rasch wird der Badener dennoch eine Projektionsfläche, auch für größten Blödsinn. Kampf lag ihm mehr als Reflexion, er stürmte vorwärts. Dabei hat alles, was er 1848 tut, sagt und schreibt, eine andere Sprache. Was er stimmen dürfte? Er vertraute dem Augenblick, als dessen Liebling er sich fühlte. Hacker wirkt so groß und symbolisch, dass sein Aussehen sogar den Look der Revolution vorgibt, noch erfolgreicher verbreitet als vormals Goethes Werterkleidung. Nicht nur der Hackerhut wird viel kopiert, weil sein Träger auf zahllosen Abbildungen zu sehen ist. Das Herder Konversationslexikon aus den 1850ern schreibt: Bluse, Fuhrmannskittel, leinenes oder baumwollenes Überhemd. Ein Gürtel rafft es an der Taille männlich figurbetont zusammen. In Frankreich das Kleid der sogenannten arbeitenden Klassen, 1830 in Belgien und 1848 in Frankreich die Tracht der Revolutionäre. Dazu gehört ein kühner Hut, am liebsten mit Feder. Und natürlich der volle, wüste, ungestüme Revolutionsbart. Zu diesem Look, der auf Frankreichs Revolutionäre zurückgeht, schreibt das Lexikon ganz im Einklang mit der harschen Meinung seiner Gegner: Man sähe diesen Look in Deutschland bei Hecker und anderen republikanischen Affen. Fast eine Revolution. Karlsruhe, 1. März. Riesenzüge mit zwei Lokomotiven sieht Struve in den Karlsruher Bahnhof einfahren, den sie in dichte, dickbäuchige weiße Rauchwolken hüllen. Die ganz junge Badische Hauptbahn, seit 1840 gebaut, ist eine der ersten deutschen Staatsbahnen. Sie verbindet die badischen Hotspots der Revolution: Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Basel, Konstanz. Unvermittelt wächst der jungen Eisenbahn eine neue Aufgabe zu. Sie wird zur Revolutionsmacherin, stellt eine völlig neue Mobilität der Massen her. Struves Freund Hecker will an diesem Tag in Karlsruhe 20.000 Menschen zählen, was stimmen könnte. Entsprechend groß jedenfalls ist das Entsetzen des preußischen Gesandten. Panisch will er einen badischen Minister überzeugen, die Züge mitten auf der Strecke anzuhalten, die Bewegung im Keim zu ersticken. Vergebens, die Riesenzüge kommen. Die rund 600 Mannheimer hatten bereits während der Eisenbahnfahrt ein wahres Schneegestöber von Flugschriften ins Land gelassen, auf denen die Forderungen zu lesen sind, berichtet der Schriftsteller Josef Viktor Scheffel. Um 9 Uhr kommen die Mannheimer an, fast zeitgleich mit 5000 Heidelbergern. Aus den verschiedensten Landesteilen reisen die Menschen nach Karlsruhe, geschmückt mit Schleifen in den noch immer verbotenen schwarz-rot-goldenen deutschen Dreifarben. Deputationen mit Petitionen von Tausenden von Unterstützern gedeckt, alle entschlossen rückten ein, erinnert Hecker. Das hat es noch nie gegeben. Auch große Teile der Karlsruher Bevölkerung sind auf den Beinen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Verschiedenes Volk, vom Literaten und Advokaten bis zum Arbeiter, berichtet ein Augenzeuge. Heute meint es das Wetter weniger gut mit den Revolutionären. Es regnet, der gleichförmig graue Himmel hängt tief. Amalie Struve steht mit einer Freundin trotzdem gut gelaunt inmitten des Stroms und organisiert am Bahnhof die Verteilung selbstgefertigter Rosetten in den Nationalfarben. Bald wird Amalie Waffen statt Blumen verteilen. Aber noch nicht heute. Noch ist der Name einer der Gasthäuser, in dem man sich sammelt, symbolisch: Eintracht. Von den Gasthäusern beginnt in fünfgliedrigen Reihen der Marsch zum Landtag, zum Lokal der zweiten Kammer, wie eine Zeitung schreibt. Struve ist zum Sprecher gewählt worden. Er soll die gerechten Forderungen des Volkes an die Abgeordneten adressieren. Er hat auch den Katalog der Offenburger Versammlung von 1847 dabei. 13 Forderungen waren es dort. In der ganzen Stadt sind Hochrufe auf die Republik zu hören. Verschiedenste Gruppen assoziieren sich. Eleven der Technischen Schule verbündeten sich mit den anderen. Der Turnverein fasste zahlreiche Elemente zusammen und gab ihr Organisation nach außen. Der preußische Gesandte hält empört fest, dass der Verein sich als anerkannter politischer Körper geriere. Noch mehr Unerhörtes: Der Tapezierer Erxleben, der Bierbrauer Müller, der Glaser Lonnendörfer traten als Volksführer in den Vordergrund. Ein bisschen Pariser Verhältnisse, jetzt und hier scheint alles möglich. Auch zwei Unteroffiziere der Artillerie wurden festgenommen, die die Revolutionäre durch eine Hintertür ins Zeughaus hatten bringen wollen. So beginnen die Revolutionen gerne, mit einem Sturm aufs Zeughaus. Rasch machen wilde Gerüchte die Runde. Man hat den Großherzog zur Abdankung zwingen, einen Handstreich auf das Schloss verüben, die Republik ausrufen wollen. Wie immer in irregulären Zeiten kursieren mehr Fehlinformationen als Fakten. Faktum aber ist, in Karlsruhe wimmelt es von Soldaten, dennoch sind die Demonstranten deutlich in der Überzahl. Allein die schiere Menge an Menschen erschwert militärisches Eingreifen. Das ist die Macht der Masse, ein Moment des revolutionären Savoir-faire, von dem Georg Herwegh sprach. Paris hat es gerade demonstriert. Irgendwann gibt es einen psychologischen Kipppunkt, wenn Schreckensherrscher fürchten müssen, dass selbst die ruchlose Niederschlagung der Erhebung ob der schieren Anzahl an Menschen keine realistische Option mehr darstellt, nicht mehr sicher gelingen würde oder das Massaker in den Augen der Welt gar zu entsetzlich sein würde, um sich danach noch an der Macht halten zu können. Wenn der Despot also davon ausgehen muss, dass es ihm am Ende selbst an den Kragen geht. Die Revolution und die Geschäftsordnung. Karlsruhe, der 1. März. Das Karlsruher Ständehaus platzt aus allen Nähten. Die Galerien der zweiten Kammer, also die Tribüne für das Publikum, bieten bei weitem nicht genügend Platz für die Tausenden. Also stehen die Menschen, wo es nur geht. Die Galerien, die Räume des Ständesaales, die Gänge, die Hofräume, Kopf an Kopf gefüllt. Die allermeisten harren draußen vor dem Ständehaus aus. Das drängende Volk im Rücken und sie die Sprachrohre der berechtigten Forderungen. Die Szene wird Heckers und Struves demokratisches Urbild. Struve will die Petition mit 30 anderen badischen Volksdelegierten an die Kammer adressieren. Aber die konservative wie liberale Majorität der Abgeordneten, Struve nennt sie gerne Hasen, sperrt sich und entscheidet, das Volk muss draußen bleiben und auch Struve, sein Sprecher, dürfe nicht hinein. Er ist kein Kammermitglied, argumentieren sie. Bleich saßen die reaktionären Abgeordneten, unruhig die Unentschlossenen und Halben, beschreibt Hecker das Spektrum der Hasen. Laut Geschäftsordnung dürfen Petitionen der Kammer korrekterweise nur von einem Abgeordneten übergeben werden. Die Geschäftsordnung ist der heilige Kodex heiliger Kammerregeln und selbst der beliebteste Gegenstand der sogenannten Kammerverhandlungen. Selbstredend beharren mehrere Abgeordnete, gelte die Geschäftsordnung auch für revolutionäre Situationen. Die Dinge hätten in ordentlicher Ordnung zu geschehen. Oder gar nicht. Es wird laut im Saal. Plötzlich entsteht ein kritischer Moment. Die Situation droht zu eskalieren. Ängstliche Gruppen umstanden den ratlosen Präsidenten, erzählt Hecker. Was tun die Revolutionäre? Sie fügen sich. Warum, bleibt völlig rätselhaft. Warum akzeptieren die Demokraten, so Struve und Hecker, das hemmende Prozedere? Warum nutzen sie nicht die Wucht des hinter ihnen versammelten Volkes? Von Radikalismus ist hier jedenfalls nichts zu spüren. Nur 4 Tage nach Mannheim suchen sie erneut den Kompromiss. Es wird beschlossen, dass 7 Personen mit Struve hinein dürfen und Struve die Petition Hecker übergebe, der sie dann als ordentliches Mitglied der Kammer einbringe. Aber nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Struve die Petition ohne alle Ansprache übergebe, wie eine Zeitung berichtet. Die Menschen sind mit all dem ganz und gar nicht einverstanden. Schließlich werden sie mit ihren gerechten Forderungen gerade rüde abgewiesen. Und das auch noch von ihren offiziellen Vertretern. Als die im Vorhof gedrängt stehenden Tausenden von dieser Bedingung hörten, erhob sich ein lautes Murren, weiß die Zeitung. Wieder wird es kritisch. Aufgebrachte verschaffen sich Zutritt zum Saal, Abgeordnete brüllen sich an, am Regierungstisch wird gewaltsames Einschreiten erwogen. Dann ein verrückter Zufall. Jemand verkündet in genau diesem Moment: Soeben bewillige die großherzogliche Regierung unbedingte Pressefreiheit. Eine allererste Konzession, aber die Beschwichtigung wirkt nur kurz. Nun hoffen die Umstehenden auf baldige Proklamation der nächsten Konzession, nämlich der allgemeinen Volksbewaffnung. Umsonst. Der Zorn schwellt von neuem an, noch heftiger als zuvor. Abermals droht eine Eskalation. Dann geschieht Unerwartetes. Struve tritt auf und bittet die Menge, ruhig nach Hause zu gehen, damit die Kammer ungestört beraten könne. Struve wiegelt ab, bringt die Leute zur Ruhe, aber es hilft gar nicht. Trotz des heftigen Regens riefen die Leute, »Wir bleiben!« Nicht ein einziger geht, aber Struve fährt mit dem Gutzureden fort. Ein wiederholter Versuch Struves wurde mit energischen Ausdrücken zurückgewiesen. Man murrte, Struve sei ein Zahmer, den man bei Gefahr nicht brauchen könne. Struve, den die Fürsten und Liberalen als den rabiatesten, grimmigsten aller Revolutionäre darstellen, ein Zahmer? So ordnungsliebend ist er, dass seine eigenen Leute ihm diese Bezeichnung verpassen. Hecker, ordentliches Mitglied der Kammer, löst die Situation auf. Er schreitet wortlos, aber entschlossen auf Struve zu. Im ganzen Saal ist es mucksmäuschenstill. Hecker nimmt die Petition entgegen und überreicht sie, wie von der Geschäftsordnung vorgesehen, im Namen von 8 Abgeordneten umgehend an den Kammerpräsidenten weiter. Ein Moment wie in Zeitlupe. In 100 Berichten geschildert, in x Varianten. Im Nachhinein realisiert Struve, was hier gerade passiert, was die Liberalen durch ihr Beharren auf ein ordnungsgemäßes Vorgehen erreicht haben. Auf solche Weise wurde der beabsichtigten Kundgebung die revolutionäre Spitze abgebrochen. Aber die Demokraten ließen sie sich auch abbrechen, könnte man sagen. Nun geht es erst richtig los. Hecker stellt sich vor den Präsidenten und verlangt mit fester Stimme: Sofortige Beratung, Beschlussfassung, Überbringung der Beschlüsse an den Großherzog und Entschließung beantragt, damit das harrende Volk wisse und seine Abgesandten daheim das Resultat der Rechtsbegehren bekannt machen könnten. Geschäftsordnungsgemäß begründet er den berühmt werdenden Achterantrag. Einen Forderungskatalog, der mehr Punkte enthält als die 4 Mannheimer. Aufhebung der Ausnahmegesetze von 1819, 1832 und 1834. Der Karlsbader Beschlüsse und ihre Nachschärfungen. Die Beeidigung der Staatsbürger und des Heers auf die Verfassung, die Gleichberechtigung der Konfessionen, die Geschworenengerichte, die Volksbewaffnung, die Aufhebung des Feudalwesens, die Einführung der progressiven Einkommenssteuer, proklamiert Hecker. Vor allem der letzte Punkt, ein starkes soziales Element, wie man es nannte, stellt für die resoluten Liberalen eine erklärte Ungeheuerlichkeit dar. Stärkere Schultern sollen mehr von den Lasten des Gemeinwesens tragen als ärmere und arme. Eine Idee, die später zu einer Grundlage der ökonomischen Ordnung vieler Demokratien wird, kurz aller sozialen Marktwirtschaft. Das Geschehen hatte ein wichtiges Vorspiel. Am Nachmittag des Vortages hatte eine kleine Gruppe Abgeordneter einen gemeinsamen Antrag der gesamten Kammer aller Oppositionellen vorbereiten wollen, schon da war es zu harschen Kollisionen gekommen. Schon beim ersten Artikel, so Hecker, begannen die H.H. Marti und Welker an Form und Inhalt zu mildern und zu verwässern. Der 57-jährige Karl Welker, bis zu seinem Berufsverbot Professor für Rechtswissenschaft, auch er einer der Granden des deutschen Liberalismus, seit über einem Vierteljahrhundert Kammerdelegierter, stellte bereits 1831 im Badischen Landtag die Forderung nach einer gewählten Nationalvertretung beim Deutschen Bund. Unverwüstlich, glühend unter seinen weißen Haaren, schreibt ein polternder, aber sehr sachkundiger Ankläger der Reaktionspolitik am Deutschen Bunde, in dessen bei aller sprudelnden Leidenschaft im Grunde doch eher eine konservative Natur, ein Gläubiger des Deutschtums aus der Zeit der Freiheitskriege und deshalb geneigt, doch mit alten Mächten zu paktieren. Eine für viele oppositionelle Liberale zutreffende Kennzeichnung, aber nicht für alle. Hecker bleibt standhaft und ebenso sein demokratischer Mitstreiter, der 34-jährige Mannheimer Rechtsanwalt Lorenz Peter Karl Brentano, auch er wie fast sämtliche der jetzt exponierten badischen Köpfe, bald Abgeordneter im Frankfurter Parlament, 1849 dann verfolgt und ins amerikanische Exil vertrieben, wo er Kongressabgeordneter in Washington und Präsident des Chicagoer Stadtrates wird. Dieses Mal gibt es keine Kompromissfindung, keinen Konsensantrag. Die Demokraten beschließen, den Antrag als demokratischen Minderheitsantrag der 8 zu stellen. Für die Rechtscharta des Volkes einstehen, nennen sie es. Und das tun sie nun am 1. März. Hecker hat die letzten Worte noch nicht beendet, als ein Tumult losbricht. Karl Marti, ein zentraler Kopf der Konstitutionellen, fährt zorneswild in die Höhe. »Ich kann eher auf meinem Posten sterben, bevor ich mich durch Einschüchterung zu irgendeinem Schritt bewegen ließe, den ich nicht mit Überzeugung tun kann.« Die Kammer dürfe sich nicht vom aufgebrachten Volk beeinflussen lassen. Sie und nur sie sei die einzig legitime Volksvertretung, nicht die Demokraten, nicht das anwesende Volk, nicht das ganze Volk. Eine grundlegende Klarstellung der gesamten Situation aus konstitutioneller Sicht, ein Schlüsselmoment. Das bestehende System gilt. Ende. Im Furor ruft er: »Der sofortigen Beschlussfassung über die Anträge stehe die Geschäftsordnung entgegen. So wichtige Gegenstände dürften nicht nur durch Überrumpelung abgemacht werden.« Das missmutige Murren der Menschen stachelt ihn nur an. Einmal in Fahrt gekommen, blockiert Marti auch das Anliegen der Mannheimer Vier-Punkte-Petition, noch die 13 Offenburger Volksforderungen von 1847 anzuhängen, zu denen die sozialen Elemente Ausgleich des Missverhältnisses von Kapital und Arbeit, allgemeiner Wohlstand und Bildung und Unterricht für alle gehören. Höchst bemerkenswert, der integre, altliberale Itzstein unterstützt das Ansinnen der Demokraten und verliert mit ihnen. Marti geht jetzt noch weiter. Von wegen sofortige Beratung, wie Hecker es verlange. Der Antrag werde ordnungsgemäß in die Ausschüsse verwiesen. Nicht ein Punkt werde auf der Stelle verhandelt. Die badischen Demokraten kennen das politische Manöver des Ausschusswesens, des Verweisens in die Ausschüsse zur Genüge. Eigentlich sind die Ausschüsse ein wichtiges Instrument der Kammerarbeit und eine kluge parlamentarische Idee. Hier wird in kleinen, von der Kammer selbst bestimmten Gruppen die eigentliche inhaltliche politische Arbeit geleistet, deren Ergebnisse respektive Anträge dann von einem Mehrheitsführer des jeweiligen Ausschusses in der Kammer referiert werden, worauf es zur Abstimmung kommt. Davor darf die unterlegene Meinung des Ausschusses, der Minderheitsantrag, in der Regel Stellung beziehen. Bereits die Frage, ob ein Antrag in der gesamten Kammer oder in einem Ausschuss behandelt wird, wird in einer Abstimmung von einer Mehrheit entschieden. In den letzten 2 Jahren sah die Praxis für die Demokraten aber so aus. Die allermeisten ihrer Anträge wurden von der großen liberalen Majorität in einen Ausschuss verwiesen, um den Antrag dort mit der liberalen Majorität zu erledigen oder aber, auch ein probates Mittel, sie in eine endlose Erörterung zu schicken, ins Nirvana. Diese Mühlen konnten dann beliebig mahlen. Ein Manöver, das auch bei der liberalen Mehrheit im ersten deutschen Parlament äußerst beliebt sein wird. Das Beste an dem Ausschusstrick, er ist weitaus effektiver als direkte Ablehnung, die eventuell zu Protest und öffentlicher Diskussion führt. In den Ausschüssen bricht man einer Bewegung am wirksamsten die Spitze ab. Das haben die Demokraten längst verstanden. Und ebenso das Volk. Auch in der jetzigen Situation. »Wie ein zürnendes, grollendes Meer wogt es hin und her«, erinnert Hecker, »und vielen Abgeordneten sah man die Angst auf den Gesichtern geschrieben. Dieses Mal scheint die Stimmung tatsächlich zu explodieren. Dieses Mal ist es der vermittlungsfreundliche Liberale Alexander von Seuron, bisher meist Itzstein assoziiert, der im letzten Moment interveniert. Er kommt mit einem Vorschlag. Der Antrag soll nicht in einem normalen Ausschuss, sondern in einem sofort bestimmten Sonderausschuss behandelt werden, dem Karl Welker vorsteht und der sofort, einschließlich eventueller Nachtschicht, berät und entscheidet. Bereits am nächsten Morgen soll er der Kammer eine Empfehlung geben. So wird es angenommen. Sitzung beendet. Struve kommentiert trocken: Dieselben Leute, welche früher so oft die Führer des Volkes, Hecker, ihn und andere, aufgefordert hatten, ihren Bestrebungen durch massenhafte Volksbewegung Nachdruck zu geben, das Volk also politisch eingesetzt hatten, wenn es ihnen passte, stellten sich jetzt auf die Seite der Regierung, als das Volk nach Karlsruhe gekommen war und an den Pforten des Ständesaals angeklopft hatte. Eine Geschichte wird erst später bekannt. Die Oberpost-Amtszeitung aus Frankfurt berichtet von einer Wühlerei Martis und Bassermanns. Die beiden haben inoffiziell versucht, die Sturmpetition im Voraus zu verhindern. Liberal-konstitutionelle Abgeordnete verschiedener Städte und Regionen hätten auf ihren Hinweis den Bürgern die Fahrt nach Karlsruhe untersagt. Allein aus dem Oberland, weiß die Zeitung, wären noch 400 Männer mehr gekommen. Sie hätten genau das Gleiche in Mannheim versucht, wenn auch erfolglos. Die Sabotage fand also nicht erst bei der Übergabe der Petition statt. Das alles sind keine Aktionen und Reaktionen des Großherzogs oder seiner Regierung, sondern ehemaliger Oppositionsgefährten. Ein bisschen wie in Paris. Karlsruhe, 1. März am Fürstenschloss. Er ist mutig. Das muss man Marti lassen. Sein Sieg, ungleich mehr als ein formal taktisches Manöver, wird in Geschichtsbüchern als erster Sieg über die Demokraten geführt. Tatsächlich gab es bereits viele davor. Doch dieser ist spektakulär, errungen in aller Öffentlichkeit. Für Marti und seine Gleichgesinnten ist er eine immense Motivation. Marti hat starke Nerven, er hält den Zorn vieler Mitbürger locker aus. Kaltblütig wird er noch ganz anders auftrumpfen, um die Demokraten zu stoppen. Das ist seine Mission. Die Protestierenden sind fassungslos und mordswütend. Soll das der Sturm gewesen sein? Nein. Von allen Seiten rief man, das Volk werde bleiben, bis die Kammer mit ihrem Beschluss fertig sei, setzt die Frankfurter Zeitung den Bericht fort. Und dann setzt sich die Masse in Bewegung. Hecker notiert, Tausende strömten auf den Schlossplatz, zum Schloss des Großherzogs. Und wieder die Zeitung? Eine große Volksmasse wälzte sich gegen dasselbe. Das Volk zieht zum Fürstensitz und der Fürst antwortet mit Militär. Linie, Kavallerie und Pompierkorps hatten bereits eine Stellung vor dem Schlosse eingenommen. Die prototypische Situation, das wütende Volk stößt auf Fürstenarmee, Schüsse fallen. Zagen und Furcht herrschte in seinen Räumen, im Herrscherschloss, so Hecker über den Großherzog. Es gibt zudem offene Rechnungen, weiß die gut informierte Frankfurter Zeitung. Eine Gruppe junger Demonstranten verlangt vom Herrscher die Freilassung mehrerer junger Leute, welche wenige Tage zuvor wegen Aufregungsversuchen im Linienmilitär verhaftet worden seien. Revolutionäre Attitüden in den Truppen, für Machthaber kann es kein alarmierenderes Zeichen geben. Der Anwalt der jungen Leute, der junge Lorenz Brentano. Auf einmal wird er hofiert, die Generalität bittet ihn, friedenswirksam zu werden. Dann wird auch noch der große alte Volksmann Itzstein gebeten, die Menge zu beruhigen. Um Blutvergießen zu verhindern, sagt das Militär. Eine offene Drohung, wie Hecker sofort versteht, und das Volk scheint völlig unbewaffnet zu sein. Hecker verzeichnet auch die Reaktionen so mancher indignierter Karlsruher Bürger. Außer von dem herzoglichen Heer wird das aufbegehrende Volk auch von der Karlsruher Bürgerschaft in bewaffneter Servilität angefeindet. Längst besitzen die Begriffe Bürger und bürgerlich verwirrenderweise eine mehrfache, entgegengesetzte Semantik. Aufgeklärte, souveräne Citoyens, auf Ruhe und Ordnung bedachte Kleinbürger, Philister, und ebenso Großbürger, Eigentumsbürger, Bourgeoisie. Einmal progressiv, einmal opportunistisch, bürgerlich konservativ, nicht fürstlich konservativ, sondern konstitutionell. Schließlich erfüllt Itzstein seine Mission und die Lage beruhigt sich erstmal. Die Revolution ist erneut ausgebremst. Die von der Kammer bestimmten Abgeordneten ziehen sich um 5 Uhr nachmittags in den Ausschuss zurück und das Volk in die Kneipen. Alle Wirtshäuser und öffentlichen Lokale waren vom Volke eingenommen. Redner begeisterten es. Große Aufregung herrscht über Nacht in der Stadt, während Großherzog und Regierung vorsorgen. Bald darauf rückten das Infanterieregiment von Rastatt und die Dragoner von Bruchsal ein. Ein militärisches Leben entfaltet sich in den Straßen. So war es die letzten 30 Jahre gewesen, wenn das Volk unruhig wurde. Die klassische fürstliche Reaktion. Im Gasthaus Pariser Hof, wo die Nachricht aus Paris am 26. Februar zuerst eingetroffen ist, trifft man sich ab 8 Uhr zu stundenlanger erhitzter Lagebesprechung und Manöverkritik. Es sind mehr als 100 Demokraten, darunter Struve, der Buchhändlerverleger Hoff, wie der demokratische Arzt Hammer. Wie soll es weitergehen? Alle warten auf Struves Reaktion. Und was sagt, was tut Struve? Er hält eine Rede und ruft abermals zur Ordnung auf und nicht zur Revolution, hält der Korrespondent der Frankfurter Zeitung fest. Wobei Struve sie weiter fest im Sinn hat, jetzt umso mehr. Aber nicht spontan, mittels einer Verzweiflungstat, sondern wohl organisiert. Er setze, erörtert er den Gefährten, in keiner Weise mehr auf die Kammer und Kammervertreter, sondern nur noch auf die Menschen, das Volk. Alle Anwesenden, so sein Plädoyer, sollen morgen früh mit den ersten Zügen in ihre Heimat fahren und dort vor Ort Versammlungen organisieren, in jeder badischen Stadt und auf dem Land, wo die meisten Badener leben. Dort, lokal, regional, solle sich landesweit der politische Wille Badens bilden. Große, echte Volksversammlungen mit Abstimmungen sind Struve und auch Hecker das demokratische Mittel der Wahl. Die Menschen selbst zu ermächtigen und zu mobilisieren und so den Druck für die Veränderung zu erzeugen. Dann werde dem Großherzog und der liberalen Kammermajorität keine Wahl mehr bleiben. Einige der Anwesenden sind ganz und gar nicht einverstanden. Wieder wird Struve als zahmer gescholten, dieses Mal noch heftiger. Der Sprecher der jungen Partei, der Student Schlössel von Heidelberg, opponierte, indem er es als Feigheit darstellte, jetzt den Kampfplatz zu verlassen. Die Sache müsse nicht in den Gemeinden, sondern in der Hauptstadt entschieden werden. Die ganz Jungen, auch sie keine Anarchisten, drängen, der 34-jährige Jurist bremst. Struve, der Zahme, der Feige. Ein Vorwurf, der kleben bleibt. Zwar besitzt Struve kein Vertrauen mehr in die gesetzlichen Wege und Institutionen des bestehenden Systems, aber ebenso wenig in die Wut der Menschen, wie berechtigt sie auch sein mag. Ein wildes Aufbegehren widerspricht seinem strategischen, planerischen und organisatorischen Naturell. Es würde bloß zu Blutvergießen führen, zu blinder, zerstörerischer Gewalt. Es ist viel mehr als Sorge, es ist Angst. Hecker sieht und empfindet es genauso. Vor allem wollen sie keine Unbewaffneten in ein wahrscheinliches Massaker schicken. Es wird heftig weitergestritten unter den Revolutionären, bis Brentano, Deportierter der Kammer, um Mitternacht erscheint und alle beschwört, doch bis morgen Mittag zu bleiben, bis die Kommission die Empfehlungen präsentiere. Und wenn auch das nicht fruchte, dann möchten die Dinge ihren Lauf nehmen, wie sie können, weiß die Oberpost-Amtszeitung. Nur um diesen einen Tag bitte er das Volk. So viel zu Brentano, der wie die allermeisten Demokraten als Extremist, Anarchist und Terrorist verunglimpft und bis aufs Messer bekämpft wird. Am Ende der leidenschaftlichen Beratungen, tief in der stürmisch-regnerischen Nacht, sind alle erschöpft. Man beschließt, bis Mittag in Karlsruhe zu bleiben, zu warten. Als man schließlich den Pariser Hof verlässt, herrscht draußen kein wildes Gerenne mehr, sondern soldatischer Gleichschritt. Die Straßen gehören dem Militär. Der Ausschuss zur Revolution hat getagt. Karlsruhe, 2. März. Der von der Zweiten Kammer eingesetzte, liberal dominierte Sonderausschuss erledigt seine Aufgabe ordnungsgemäß. Am Mittag des 2. März empfiehlt er, Großherzog und Regierung ein 12-Punkte-Programm vorzulegen, das nicht bloß die Mannheimer Forderung, sondern auch die der anderen Petitionen berücksichtigt haben will. und mit erstaunlichem Tempo geht es weiter. Die Kammer beschließt den Antrag umgehend. Wie viel Revolution hat die Kammer nun in die Petition aufgenommen? In das Prozedere, das man anstelle der Revolution gewählt hat, in die Petition, über die dann Regierung und Großherzog frei befinden. Das Soziale kommt lediglich in einem einzigen Punkt vor, und das in einer gummiartigen Formulierung. Die gerechtere Verteilung der Staats- und Gemeindelasten ersetzt beispielsweise die konkrete Forderung der progressiven Einkommenssteuer, die Floskel von der Pflege der Gewerbsamkeit und der einfachen Arbeit macht es auch nicht besser. Nur unter dem Punkt Abschaffung der Reste des Feudalwesen wird es mit der Nennung des Privilegiengesetzes zur Jagd konkreter. Aus der fundamentalen Forderung nach der Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere wird die Vereidigung der Armee auf die Verfassung. Ansonsten tauchen im Zwölferkatalog nicht nur die Mannheimer Punkte, sondern viele der oppositionellen Forderungen der letzten Jahre auf, auch der demokratischen, wenn auch meist in abgeschwächten Formulierungen. Aufhebung aller Ausnahmegesetze des Bundes seit Karlsberg, politische Gleichstellung aller Religionen, was vor allem die jüdische Emanzipation meint, Unabhängigkeit der Justiz. Generell haben Ausschuss und Kammer sprachlich die Dringlichkeit des Ganzen gegenüber dem Mannheimer Begehren von ungesäumt zu in nächster Bälde runtergeregelt. Erst als Punkt 10 fällt ein Wort zur deutschen Einheit, und auch das fällt auffällig schwachbrüstig aus. Dass die Regierung dringend darauf hinwirken möge, dass bei der Bundesversammlung eine Vertretung des deutschen Volkes eingerichtet werde. Ultimativ klingt das nicht und meint keinesfalls ein souveränes Parlament. Vor allem wird weiterhin selbstverständlich vom Bundestag, also vom Bund, gesprochen. Seine Abschaffung ist kein Thema. Struve platzt der Kragen. Nicht auf den Deutschen Bundestag, sondern auf ein frei gewähltes deutsches Parlament setzte die Nation ihre Hoffnung. Die Fürsten bleiben Fürsten, wird Herwegh bald dichten. Schon heute, am 2. März, treffen die Worte zu, tickt die Uhr. Und zwar, weil es die Majorität so will. Struve kommentiert: Die Kammer setzte an die Stelle bestimmter und tiefgreifender Forderungen 12 von schwankender Bedeutung, um deren Sinn sich Monate, ja Jahre streiten ließ, die jetzt zudem zum Gegenstand unendlicher Verhandlungen herabgewürdigt werden. Die Hoffnungen waren hoch geflogen, die Enttäuschung sitzt tief. Die revolutionäre Spitze ist erst einmal gebrochen. Am Tag 4 nach dem Mannheimer Initial hat das deutsche Petitionswesen erst einmal obsiegt. So haben es sich Struve, Hecker und die anderen Demokraten nicht vorgestellt, aber sie sind auch nicht zum Äußersten geschritten. Nicht wenige entschiedene Demokraten löchern Struve und Hecker. Waren sie zu zögerlich? Haben sie sich zu einfach besiegen lassen? Die Chance, eine historische Chance, vertan? Gestern Nachmittag beispielsweise in Karlsruhe, als man das Volk mit seinen Forderungen harsch auflaufen ließ in der Kammer und 20.000 dabei waren. Und dann am Schloss. Hätte man das badische Machtzentrum nicht sogar ohne großes Blutvergießen nehmen können? Die kritischen Fragen nagen an Struve und Hecker, auch weil sie sich diese Fragen selbst stellen, weit über die revolutionär bewegten 17 Monate hinaus, bis zu ihrem Lebensende. Und ihr demokratisch-skrupulöses Zweifeln wird sich in den nächsten Wochen noch steigern, paradoxerweise genau wie ihre inhaltliche Entschiedenheit. Das Volk war nicht massenhaft genug erschienen, um die Anwendung von Gewalt rätlich zu machen, kommentiert Struve später die beiden Karlsruher Tage. Hecker sieht es ganz ähnlich. Die Führer des Volkes, folgert Struve, mussten sich übrigens zufrieden geben, da sie nicht die Macht besaßen, in Karlsruhe einen sofortigen Umschwung der Dinge herbeizuführen. Revolutionäre Hasardeure jedenfalls waren sie nicht in diesen Tagen, was vielleicht ja richtig war, vielleicht auch nicht. Sie führen noch ein zweites Argument an. Die Demokraten, sie selbst, hofften überdies noch immer, es sei möglich, mit den Abgeordneten der zweiten Badischen Kammer zusammenzuwirken. im Interesse maximal möglicher Veränderungen und eines sich weiterentwickelnden revolutionären Prozesses, an dessen Ende dann doch eine demokratische Bundesrepublik stehen könnte. Nur als geeinte, starke Opposition führen sie wieder und wieder aus, könnte man mit dem Aufbegehren gegenüber den Fürsten stark genug sein. Sie erwarten eine baldige Reaktion der Reaktion. Man habe es mit skrupellosen Despoten zu tun. Die letzten 30 Jahre sprechen für sich. Ist das nicht der einzige Weg? Zugleich sind sie kreuzunglücklich mit ihrer eigenen Argumentation, mit dem eigenen fortgesetzten Versuch, immer einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und dann in wichtigen Momenten majorisiert zu werden. Ist nicht genau das der Holzweg? Schon jetzt befinden sie sich im eigenen Lager in einer komplizierten Lage. Von einigen werden sie als zu energisch, von anderen als zu wenig energisch kritisiert. Ein Dauerdilemma von nun an. Dabei geht es keinesfalls um die politischen Ziele. Bei den Inhalten ist man sich im demokratischen Lager einig, aber nicht bei Haltung, Vorgehen, Tempo. Was bereits jetzt, in den ersten Tagen des Revolutionsausbruches aufscheint, demokratisches Denken und Handeln sind nicht einfach. Sofortiges Losschlagen ist nicht demokratische Art. Gegenüber komplexen und komplizierten Situationen gebietet der demokratische Geist jenseits von Temperamenten Einzelner, die ihn verkörpern, gewissenhaftes Nachdenken, Analyse, Reflexion, Selbstkritik, Diskurs etc. Keine Reflexe, Affekte, spontanen Aktionismus, keine heroische, instinktive Reaktion. Im Prinzip ein wissenschaftliches Vorgehen. Erschwert zudem durch das Wissen, dass es keine absolute Lösung gibt, die weder in der Analyse noch in der Praxis alles erledigen könnte, und man dennoch handeln muss, zuweilen unverzüglich, denn auch das weiß die demokratische Vernunft. Es geht um die Praxis, ein prinzipielles Dilemma. Dennoch, die demokratische Skrupulosität gehört unauslöschbar zur demokratischen Vernunft. Im Kampf mit jedweden autoritären, diktatorischen Institutionen und Führern. Es lässt sich 1848 gut studieren, beispielsweise auch an den Personen Struve, Hecker, Herweg, Blum oder Ruge. Sie ist Vorteil und Nachteil, Stärke und Schwäche, Bonus und Malus. 1848 zeigt sie sich vor allem als fehlende Wehrhaftigkeit des ganz jungen Demokratischen. Doch es gibt auch Begeisterung über den Erfolg. Teilerfolg. Schließlich stellt das Geforderte, würde es tatsächlich umgesetzt, im Vergleich zum Bestehenden eine beträchtliche Verbesserung dar. Und auch, wenn es jetzt schon 4 Tage sind seit Mannheim, hat die Revolution nicht gerade erst begonnen? Ist das nicht immer noch bloß der Anfang? Viele empfinden es genauso. Und die am Nachmittag und Abend des 2. März aus Karlsruhe heimkehrenden Mannheimer werden in ihrer Stadt als Helden empfangen. Elektrisierte Menschenmengen lassen sie am Bahnhof hochleben. Soldaten der Mannheimer Hauptwache stecken sich rote Schleifen an. Ein Fanal. Vom Rathausbalkon verkündet Struve die Neuigkeiten. Später berichtet er bei einer rasch einberufenen Bürgerversammlung ausführlicher. Erneut in der Lyzeumsaula, wo alles begonnen hat. Immerhin, sogar die konservative Erste Kammer empfiehlt dem Großherzog die Annahme der 12 Punkte. Überdies, weiß man zu berichten, würden 2 besonders missliebige Minister der badischen Regierung entlassen und durch neue ersetzt. Außerdem stünde bereits fest, dass Karl Welker, ein immerhin vermittelnder, von den Demagogenverfolgungen besonders drangsalierter Liberaler, den konservativen Bundestagsgesandten in Frankfurt beim Deutschen Bund ablöst. Eine kleine Sensation. Auch das, der Rücktritt des bisherigen Gesandten, war eine der 12 Forderungen gewesen. Etwas vor Tagen noch völlig Undenkbares ist erreicht. Hecker und Struve resignieren nicht, im Gegenteil. Die Niederlage, Teilniederlage, motiviert sie nur noch mehr. Sie haben einen Plan und in dem spielt die badische Kammer und Opposition keine Rolle. Sie wollen das Volk selbst ermächtigen, die Demokratie zu den Menschen bringen, auf die Straße. Die Reaktion des Deutschen Bundes. Frankfurt, 1. März 1848. Die Nachrichten von der bewegten Mannheimer Versammlung am Abend des 27. Februar erreichen Frankfurt am Morgen des 28. Februar fahrplanmäßig um 9.44 Uhr. Um 6.25 Uhr sind sie in Mannheim per Eisenbahn auf die Reise gegangen, 3,5 Stunden für 75 Kilometer. Mit einem stolzen Pfiff fährt die Main, die imposante Dampflokomotive der erst vor 1,5 Jahren fertiggestellten Main-Neckar-Eisenbahn, in den Bahnhof am heutigen Willy-Brandt-Platz ein. Hier werden die Nachrichten per Kutsche eilig zum Palais Turn und Taxis nahe der Frankfurter Hauptwache gebracht, wo der Deutsche Bundestag sitzt. Das kardinale Instrument der Fürsten und Metternichs, der sich in Wien aufhält und von dem Revolutionsausbruch in Baden noch nichts weiß. Eine Gruppe Diplomaten vertritt ihn und Österreich im Bund. Alle deutschen Länder, Fürsten und Regierungen haben dort ihre Gesandten. Die erste Reaktion auf die Revolutionsanbahnung? Panik und Angst. Einzelne Diplomaten erwägen sofortige Militäreinsätze, die traditionelle Reaktion des Bundes. Freilich wären sie unkalkulierbar, eventuell provozierte man die Revolution dadurch erst. Also gewinnt taktisch-diplomatisches Denken die Oberhand. Am 1. März, dem Tag der Karlsruher Beinahe-Revolution, wendet sich der Bundestag mit einer knappen, rhetorisch ausgefuchsten, dringenden Erklärung an die Menschen in sämtlichen deutschen Staaten. Man argumentiert im Namen des gesamten Vaterlandes, ein Vaterland, das der Bundestag 30 Jahre lang polizeilich-militärisch verhindert hat. Jetzt geht die Nachricht an alle Deutschen, denen das Wohl Deutschlands am Herzen liegt, und andere Deutsche gibt es nicht. Dringlich wird eine innigste Eintracht von Regierungen und Volk angemahnt, sonst drohe Chaos und Schlimmeres. Auf der Oberfläche soll es national und pathetisch klingen, nicht konfrontativ, spaltend, nicht aggressiv. Dabei ist es genau das. Wer jetzt nicht mit zusammenhält, ist kein Deutscher, sondern ein innerer Feind. Eine rhetorische Niederschlagung, die man die nächsten 17 Monate andauernd hören wird. Der verfassungsmäßige Auftrag des Bundestages, stellt der Bund unmissverständlich klar, sei es, für die Einhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands zu sorgen. Und viele Deutsche wissen aus den letzten 3 Jahrzehnten, in denen Deutschlands äußere Sicherheit gar nicht bedroht war, was das heißt. Die gesamte Erklärung lässt sich auf einen einzigen Befehl herunterbrechen, auf den zu unbedingter Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung und Ruhe, die akut gefährdet sei. Mit der gestörten Ordnung, erklärt der Bundestag offiziell, sei nun ebenso die Sicherheit der Person und des Eigentums im Innern gefährdet. Man reklamiert den bewährten gesetzlichen Sinn, die alte Treue des deutschen Volkes, den erfolgreich antrainierten Untertanensinn. Den beschränkten Untertanenverstand, wie Fontane in seiner Reaktion auf die Fürstenreaktion beklagt. Zugleich gibt es vage Ausblicke auf Veränderungen. Veränderungen, die allerdings, darauf weist der Bund energisch hin, alleine von ihm selbst auf den Weg gebracht werden können, von niemand anderem. Nur der Weg der Eintracht, des gesetzlichen Fortschrittes und der einheitlichen Entwicklung führe in eine, ja, wohin eigentlich? Die Neuigkeiten von den 20.000 auf Karlsruhes Straßen treffen erst am Abend beim Bund in Frankfurt ein. Die dringliche Erklärung, ist den mächtigen Fürstenvertretern da klar, wird nicht reichen. Das zerschnittene Tuch. Die Zerwürfnisse der Opposition vor der Revolution. Baden, 1845 bis 1847. Dass der Bund und die Despoten keine Revolution wollen und sie bekämpfen, ist evident. Aber dass das Gros der einst vereinten Opposition gegen den Despotismus der letzten 30 Jahre die Revolution nicht will, ja, sich mit Händen und Füßen wehrt und sie ebenso zu bekämpfen beginnt, scheint kurios. Es war aber abzusehen. Es begann im Jahr 1845 in den Sitzungen der Zweiten Kammer in Baden. Die Regierung hatte es ab 1844 mit ein paar vorsichtigen Liberalisierungen versucht. Manchen Abgeordneten reichte das erst einmal, manchen nicht. Bei einer Abstimmung über den Haushalt kommt es zur Spaltung. Die Mehrheit sucht die kritisch-konstruktive Unterstützung des Regierungsvorschlages, aber Hecker, Brentano und ein Abgeordneter aus dem Konstanzer Seekreis, der 36-jährige Josef Fickler, der eine Schlüsselrolle spielen wird, stimmen dagegen. Schon ein paar Male haben sie sich zur Opposition innerhalb der Opposition gemacht. Hecker fordert unter anderem eine Steuerverweigerungskampagne, um endlich die Einhaltung der Verfassung zu erzwingen. Vergeblich. Aus Protest legt Hecker sein Amt vorübergehend nieder. So kristallisieren sich Standpunkte. Im Sommer und Herbst 1846 werden aus ersten Rissen dann Brüche. Die fürchterliche Missernte im Sommer 1846 hat die Not Hunderttausender in Baden verschlimmert. Die Preise für die Grundnahrungsmittel schießen im Herbst in die Höhe. Struve ist entsetzt. Zwar sitzt er wegen seiner politischen Aktivitäten gerade im Karlsruher Gefängnis, aber das hält ihn nicht davon ab, aus der Zelle heraus ein Programm für einen »Verein für das Wohl der Arbeiter« aufzustellen, in dem politisch-soziale Maßnahmen gefordert werden. Auf den Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis, berichtet die Deutsche Zeitung, kündigt Struve zudem eine »Versammlung zur Beratung der Statuten dieses Vereins« an, in Karlsruhe. »Das war ein deutlicher Wink«, entsetzt sich die Zeitung, die alarmierten Kammerdeputierten hätten allen Grund, eine Revolution zu befürchten. Eine arge polemische Übertreibung, aber tatsächlich ist bei Struves Freilassung einiges los. Volkshaufen erwarteten seine Entlassung. Ein Triumphzug führt zur Aula des Karlsruher Lyzeums, in dem Struve dann eine anfeuernde Ansprache hält. Von den Abgeordneten ist nur Hecker anwesend. Die anderen, die klügeren Kollegen, wie die Zeitung schreibt, halten die soziale Veranstaltung für demagogisch und boykottieren sie. »Kammermandarine! Paradehelden! Maulliberale!« beschimpft Struve die Kollegen. Hecker macht auf der Versammlung unter anderem den Vorschlag, alle wohlhabenden Einwohner sollten einen Arbeiter an ihren Tisch nehmen. Das ist keine politische Lösung, aber eine Akutmaßnahme, ein Akt der Humanität. Für ihn ist es das Mindeste. Für die Deutsche Zeitung Agitation. Hecker erntet aber rauschenden Beifall damit. Der junge Anwalt Hecker ist beim Volk populär und wird von allen Kammerfraktionen umworben. An diesem Abend tritt er ganz auf die demokratische Seite Struves. Die Deutsche Zeitung, die diese Vorgänge dann 1848 als einen Grund des Zerwürfnisses von Liberalen und Demokraten nennt, erscheint in der schon 1843 gegründeten Bassermannschen Verlagsbuchhandlung, die Marti und Bassermann gehört. Während sie die neue radikale Partei der Demokraten als politischen Gegner erkennen, sehen auch die Demokraten immer klarer. Durch jahrelange Kämpfe der Volkspartei in der Zweiten Kammer hatte man im Lande Baden einsehen gelernt, analysiert Hecker, dass die konstitutionellen Staatsformen, für die die Liberalen stehen, weder wahre politische Freiheit dauernd begründen, noch die materielle Wohlfahrt fördern können. Der Zwist ist da und wird nicht mehr schwächer. Wird nun auch persönlich. Im Sommer 47 sitzen die Mannheimer Deputierten der Opposition im verrauchten Karlsruher Gasthaus Ganz zusammen. Mit dabei Hecker, Marti, Bassermann, Welker. Es kommt zum politischen Streit. »Lieber einen offenen Feind als einen verkappten Freund«, schimpft Hecker. Und Marti retourniert so scharf und ehrabschneidend, dass die Situation eskaliert. Hecker verlangt Widerruf oder Genugtuung. Marti darauf: »Widerruf? Nein. Ich kann noch viel mehr sagen.« Jetzt bleibt nur das Duell, das wissen beide. Einer muss sterben, verwundet werden oder schmachvoll den Schwanz einziehen. Am nächsten Tag erscheint Struve anlassgemäß im schwarzen Frack bei Marti. Er will für Hecker auf Genugtuung bestehen, kündigt ein Pistolenduell direkt am nächsten Morgen an. Itzstein bestellt die Duellanten ein und wendet als Friedensrichter eine Katastrophe im letzten Moment ab. Die Waffen schweigen, doch das persönliche Verhältnis ist zerstört. Das sind die Geschichten, die alles erzählen. Auch zwischen Struve und Marti kommt es früh zu einem persönlichen Desaster. Im Herbst 1845 ist Struve bei den Martis zum Tee eingeladen. Struve, fasziniert von der damals als neue Wissenschaft betrachteten Schädelkunde und selbst bücherschreibender Experte in diesem Fach, soll sein Wissen an Martis Kopfform demonstrieren. Struve, der immer nur direkt sagen kann, was er wirklich denkt, mustert Martis Schädel und hält mit dem Befund nicht hinterm Berg. Mangel an Vorsicht, das Überwiegen der Fantasie über den berechnenden Verstand. Dann erstarrt er jäh, um nach einer Pause zu erklären, er habe einen ungeheuren Zerstörungstrieb entdeckt. Den Teegästen bleibt das Gebäck im Hals stecken. Ab dem Sommer 1847 begegnen sich nicht mehr bloß zwei gegnerische Lager, jetzt sind es zwei gegnerische Listen und Parteien, wie sie sich nennen, wenn es auch einige Köpfe gibt, die sich bewusst zwischen den Lagern und Parteien bewegen. Die Halben und die Ganzen. Die Erfindung der Parteien. Baden, 1847. Am 18. Oktober 1847 findet sich im Brief eines politischen Gefährten Karl Martis, in dem es um die heftigen politischen Streitereien innerhalb der Opposition der Zweiten Kammer geht, eine handliche Formel für die kommenden 17 revolutionären Monate und das gesamte Geschehen. Zu lesen ist vom üblen Zank der Halben mit den Ganzen, hier aus der Sicht eines zornigen Halben. Die Polemik von Martis Gefährten gipfelt in der Feststellung, dass sich gar eine Partei gebildet habe, freilich noch nicht im heutigen Sinne, dennoch eine Partei der Ganzen. Er markiert die Liberalen als Halbe und die Demokraten als Ganze. Die einen wollen die Halbe, die anderen die ganze Revolution. Die Begriffe werden rasch populär, sie geben klare Identifikationen, werden zu Chiffren, in denen sich alles verdichtet, und wie immer bei dramatischen Zuspitzungen fallen Graustufen weg. So griffig die Dichotomie ist, bleiben die Begriffe der Liberalen, alte Liberale und neue Konstitutionelle, sowie der Demokraten in vielem präziser. Schon deswegen, weil die Konstitutionellen, die stärkste Partei, sich am Ende selbst gegen die Begriffe verwahrt. Wir wollen auch keine halbe Revolution, insistieren sie. Wir wollen gar keine Revolution. Denn auch im alten liberalen Lager differenzieren sich die Positionen kräftig. Ein freudiges Jahr. Die liberale Neujahrszuversicht. 1848. Das scheidende Jahr ist für die politische und nationale Entwicklung Preußens und Deutschlands ein zu bedeutungsvolles, als dass man nicht alles Gewichtige, Gute und Fortschrittsfördernde, was geschah, beim Ablauf dieses denkwürdigen Jahres in freudig dankbarer Erinnerung noch einmal an den Blicke vorübergehen lassen sollte. Heißt es in der vielgelesenen liberalen wirtschaftsnahen Frankfurter Oberpost Amtszeitung im Anfang Januar 1848 zum Jahresrückblick auf das letzte Jahr 1847. Der kapitale Leitartikel erscheint 7 Wochen vor dem deutschen Revolutionsausbruch, den selbst die allermeisten derer, die ihn herbeigesehnt haben, nicht erwartet haben. Es klingt nicht nach größerem Unglück oder Unmut, die man ob der gegenwärtigen deutschen Zustände empfindet. Im Gegenteil, man ist zufrieden. Zur Erinnerung, es war das Jahr der furchtbaren Hungersnöte, der Misere von Millionen Deutschen, auch beispielsweise das Jahr, in dem das preußische Militär in Berlin einen Aufstand hungernder Menschen niedergemacht hat. Das Jahr, in dem badische Bürger wegen der Teilnahme einer Versammlung in Offenburg mit Hochverratsprozessen belegt wurden. Kurzum, das Jahr, in dem die 40 Millionen Deutschen in harscher Unfreiheit lebten, Hunderttausende im Exil zudem. Unter dem Strich ist der liberale Leitartikler erfreut über die Entwicklung, die kleinen Schritte, die man gegangen ist und geht. Das ist der Weg. Die kleinen Schritte. Er lobt die politisch-ökonomischen Errungenschaften, vor allem das zwischen den deutschen Staaten neu vereinbarte Wechselrecht, eine Art Währungskorb-Vorläufer. nicht minder die Einleitung zur Durchführung eines allgemeinen deutschen Postvereins, in dessen Gefolge sich unausbleiblich eine Belebung des deutschen Verkehrs und Handels befinden wird. Und auch die zum Zwecke einer Übereinkunft stattgehabten Beratungen unter den Direktionen der deutschen Eisenbahnen. Bisher werkelte jeder Staat an seinen eigenen Linien und Strecken, so entstehen absurde Sackgassen. Alles in der Tat wichtige Dinge. Allenthalben also günstige Ergebnisse, erfreuliche Zeugnisse. Endlich geht es voran bei der Schaffung eines einheitlichen deutschen Wirtschaftsraums, eines gemeinsamen Binnenmarktes. Und das sei äußerst belangreich in Bezug auf unsere einheitliche nationale Entwicklung. Sie erwecken und beleben die Hoffnung, dass auf dieser Grundlage ein noch großartigerer Bau entstehe, gleichsam als Feste für die immer mehr wachsende und erstarkende Einheit im Inneren des deutschen Vaterlandes. Vielleicht führen die, in der Stadt Frankfurt allerdings tolerant gehandhabten, Zensurbestimmungen zu umständlichen Formulierungen, aber der Sinn ist klar. Wir meinen den großartigen Bau einer allgemeinen deutschen Gesetzgebung unter Vereinbarung sämtlicher deutscher Staaten. Ein Deutschland. Die Politik wird der Ökonomie zwangsläufig folgen, der prosperierende Binnenmarkt die Einheit als Nation herstellen, so das liberale Credo. Seit einiger Zeit fokussieren sich die Liberalen auf ein großes allgemeines Zollvereinskonzept, das dies alles in eine große Perspektive rückt. Genau diesem eingeschlagenen Pfad sei nun konsequent zu folgen. Primär und sekundär sind klar geregelt. Und zum sekundären Punkt, dem politischen, tauchen in dem allgemeinen Jahresrückblick weder das Wort Freiheit noch die soziale Frage auf. Kurzum, die Frage, ob Deutschland hinsichtlich seiner nationalen Entwicklung in dem abgelaufenen Jahr Fortschritte aufzuweisen habe, kann mit einem freudigen Ja beantwortet werden. Die Geburt der Konstitutionellen 1846 bis 1848. Der liberale Neujahrsartikel referiert nicht bloß die Stimmung, sondern den Kern des liberalen Programms, das im Oktober 1847 auf einem großen Treffen liberaler Mitglieder der badischen, württembergischen und hessischen Kammeropposition im badischen Heppenheim formuliert worden war. Zum halben Mond heißt das Gasthaus. Es ist die Creme de la Creme der stolzen Halben, die hier zusammenkommt. Zwar gibt es ein breites liberales Meinungsspektrum, doch auch einen klaren Meinungskern. Wenn auch ein Ganzer, Christian Kapp und Itzstein mit von der Partie sind, Heckers alter Gefährte, der beständig die Zusammenarbeit mit den Demokraten sucht, liegt die Deutungshoheit doch zunehmend bei Männern wie Heinrich von Gagern, Friedrich Römer aus Württemberg oder den Badenern Marti, Friedrich, Welker. Es sind gestandene, mutige Oppositionelle, die meisten haben für ihre Überzeugung im Gefängnis gesessen. Jetzt aber sind sie die Majorität in der Opposition und halten die minimalen Machtfäden in den Kammerhänden. Hinter ihnen steht ein guter Teil des Großbürgertums, die Vollbürger, nur sie dürfen ja wählen. Eine Denkschrift des württembergischen Innenministeriums hält später fest, dass bei dem Treffen Reichtum und Intelligenz versammelt gewesen sei. Es war Marti, der die Idee für das Treffen gehabt hatte. Sie entstand im Kontakt mit David Justus Ludwig Hansemann, ein tonangebender Liberaler der preußischen Rheinprovinz, Kaufmann, Bankier, Investor im Eisenbahnbau und Gründer einer großen Bank. Gemeinsam will man wirtschaftliche Freiheiten über die Einzelstaaten hinaus organisieren, politische Rechte und nationale Einheit stärken. Dabei soll auch eine Volksvertretung beim Deutschen Bund eingerichtet werden, so hält es eine Kommission der Zweiten Kammer, in der Marti und Bassermann sitzen, nach dem Treffen in einem Forderungskatalog fest. Der Bund also, den die Demokraten als das Herz der Restauration ablehnen, soll nicht ganz raus sein aus dem Spiel, wenn auch reformiert werden. Vor allem personell reformiert, nur dann könne es mit dem einigen Deutschland vorwärts gehen. Was nun zunächst die Förderung der Nationalanliegen durch gemeinsame Leitung und Vertretung betrifft, so war man darüber einig, dass von der Bundesversammlung, wie sie gegenwärtig besteht, nichts Ersprießliches zu erwarten sei. Der Grundgedanke aber besteht im konsequenten Ausbau der deutschen Zollunion, das einzige Band gemeinsam deutscher Interessen, wie im Frankfurter Neujahrsartikel gepriesen, soll der Motor der wirtschaftlichen wie politischen Einigung Deutschlands sein. Hin zu einem großen, allgemeinen, nicht nur ökonomisch gedachten deutschen Verein, wie es heißt. In diesem Sinne schreibt Bassermann begeistert an Heinrich von Gagern, dass sie hoffen dürfen, einen Anfang eines deutschen Parlaments in Heppenheim zu bilden. 1834 gegründet, wesentlich preußisch bestimmt, war der Zollverein in mehreren Schritten um einzelne deutsche Staaten erweitert worden. Sein Ziel bestand zunächst darin, die noch zu Jahrhundertbeginn bestehenden 1800 innerdeutschen, auch innerpreußischen Zollgebiete und Grenzen Schritt für Schritt abzubauen, um den innerdeutschen Handel und damit das wirtschaftliche Wachstum zu stärken. Eine Sendung Kölnisch Wasser beispielsweise wurde auf dem Transport vom Rhein nach Königsberg rund 80 Mal kontrolliert. Vom deutschen Zollverein zum umfassenden deutschen Verein soll der Weg also gehen, und selbstverständlich soll dieser preußisch geprägt sein. Hegemonie nannte man dies in der Zeit. Preußen und Österreich streiten seit langem verbissen darüber. Bisher galten die Sympathien des Südwestens, auch der freien Stadt Frankfurt, einer Hegemonie Österreichs, die der nördlichen und östlichen Länder der preußischen. Nun aber positionieren sich auch die neuen südwestdeutschen Konstitutionellen um Marti, Bassermann, von Gagern etc. resolut. Preußen soll es sein. Auch das unterscheidet sie von den Liberalen um Itzstein. Und noch einiges mehr. Liberale, die wie Itzstein denken, bald heißen sie auch linke Liberale oder linke Mitte, setzen auf ein starkes nationales Parlament als den Kern staatlicher Macht, nicht bloß auf eine zweite Kammer neben einer Fürstenkammer. Dennoch plädieren auch sie klar für eine gesamtdeutsche konstitutionelle Monarchie mit einer modernen, akzentuiert liberalen Verfassung, einschließlich eines starken Grundrechtskatalogs, weitgehenden politischen Freiheiten und einer Berücksichtigung der sozialen Frage. Wirtschaftspolitisch stehen diese parlamentarischen Liberalen eher für nationalökonomische Positionen, die den Freihandel moderieren wollen. In diesem Punkt, wie in allen anderen, suchen sie bewusst die Kooperation mit den Demokraten, suchen mit ihnen Kompromisse. Itzstein ist und bleibt Kämpfer für die Freiheit. Martis Freund und Biograf Gustav Freitag spricht unumwunden aus, was der neue Typus der Liberalen über den alten Itzstein denkt. Der populäre Liberale möge dem Volk noch als Führer der Opposition erscheinen, aber nicht mehr in der Kammer. Die Deklamationen des greisen Granden, der zwischen Demokraten und Liberalen steht und genau da stehen will, seien längst abgenutzt. Ein jüngeres Geschlecht hatte ihn überwachsen. Ein jüngeres Geschlecht mit gewaltigen Ambitionen. Männer, die die Macht suchen. Marti, Bassermann, Welker, von Gagern. Martis Gefährte poltert auch gegen die Person Itzstein. Sein Bedürfnis nach Bewunderung ist skrupellos. In Heppenheim werden jedoch nicht nur Wirtschaft und Einheit diskutiert, sondern, darauf besteht unter anderem der Greise Itzstein, auch ein Katalog klassischer liberaler Forderungen aufgestellt. Darunter die nach einer Entfesselung der Presse, damit die Deutschen der ungehemmten Wirksamkeit dieses mächtigsten Bildungsmittels teilhaben können. Auch die Einrichtung von Schwurgerichten gegen die Justizwillkür der Fürsten kommt vor oder die Gründung einer Volkswehr. Forderungen, die die Demokraten genauso erheben und die in den gerechten Forderungen des Volkes zu Beginn der Revolution auftauchen. Itzstein und andere Liberale bringen auch die soziale Frage nach Heppenheim, die Fragen nach Mittel gegen Verarmung und Not sowie das damit im Zusammenhang stehende Steuerwesen. Nur leider, da jedoch so wichtige und umfassende Gegenstände nicht in wenigen Stunden zur Vereinigung über bestimmte Vorschläge, wie sie über Leitung des Armen- und Unterrichtswesens, über Einkommenssteuer und so weiter, vielfach gemacht wurden, geführt werden konnten, So wurde aus Abgeordneten verschiedener Länder eine Kommission ernannt, um im nächsten Jahre über das Steuerwesen und die Zustände der ärmeren Klassen im Zusammenhang zu berichten und Anträge zu bringen. Ausschüsse. Man weiß, was das heißt. Die verlangten Veränderungen sollen freilich nicht per Revolution, sondern mittels korrekter Anträge über die Länderkammern, dann über die Regierungen und Fürsten und zuletzt über den reformierten Bund stattfinden. Man sei ja auf einem guten Wege. Deutschlandweit berühmt werden das Heppenheimer Treffen und seine Forderungen durch den von Marti verfassten ausführlichen Bericht vom 15. Oktober 1847 in seiner und Bassermanns Deutschen Zeitung. Ein publizistischer Coup. Das oppositionelle, liberal-konstitutionelle Programm findet so eine gesamtdeutsche Verbreitung wie noch nie. Die Berichterstattung wird so bedeutend wie das Treffen selbst. Dem Artikel eignet einen energischen Gestus. Die Versammlung habe die drängenden Reformen des einheitlichen Marktes, des Verkehrs, der Presse, des Militärs und so weiter intensiv behandelt. Gelöst sei damit aber noch lange nichts. Immer noch sei die Presse unter Zensurzwang gestellt, sind die Verhandlungen der Bundesversammlung in Dunkel gehüllt. Marti macht konstitutionellen Druck, und nicht nur er, der gesamte Kreis Gleichgesinnter, der sich um die konstitutionellen Plattform der Deutschen Zeitung gebildet hat. Es ist der Kern des neuen Typus der Liberalen, der Konstitutionellen. Schon am 29. November 1846 waren in Durlach ein Kreis badischer Abgeordneter zusammengekommen, solche, denen Itzsteins Hallgartenkreis politisch nicht mehr behagt. Unter anderem eben Marti, Bassermann, Welker. Itzstein ist zwar noch dabei, aber Marti und seine Freunde dominieren den Kreis. Bei dieser Zusammenkunft wird die Gründung der Deutschen Zeitung beschlossen, die sich wie alle Zeitung damals mit Emphase als politische Plattform versteht. Sie will weit mehr als Berichterstattung, sie trachtet, eine deutschlandweite politische Bewegung zu lancieren, Mittelpunkt und Organ einer neuen Partei zu sein. Es ist die Geburtsstunde der konstitutionellen Partei. Die jüngere Generation sieht sich und ihre Standpunkte mächtig im Aufwind, nicht zuletzt durch die Einsetzung der neuen badischen Regierung im Dezember 46. Den neuen Mann an der Spitze, den konservativ-liberalen Beck, sehen sie als ihren Mann. Ein Biograf Heinrich von Gagans, des baldigen Führers dieser jüngeren liberalen Generation, rekapituliert das Vorgehen später so: Zunächst galt es, den schwachen Keim einer Ordnungspartei, der 1847 mit der Gründung der Deutschen Zeitung durch Gervinus, Heusser, Marti, Bassermann und ihre Freunde gepflanzt war, zu pflegen. Unverzüglich knüpfen Marti und Bassermann ein bundesweites Netz an gleichgesinnten Oppositionellen, Autoren und Korrespondenten. Ein bedeutender Autor, Heinrich von Gagan. Schon im Frühjahr 1847 werden die Herausgeber bestellt. Der 42-jährige Darmstädter Historiker und Philologe Georg Gottfried Gervinus wird der prägende Kopf, ein strammer Konstitutioneller zunächst, der sich, eine bemerkenswerte Wendung, schon in der letzten Phase der revolutionären Bewegung 1849 von Marti und Gagan enttäuscht abwendet und demokratisch sympathisiert. Gervinus sei überraschend revolutionär gestimmt, empfinde Ekel an der preußischen Wirtschaft und betreibe Opposition gegen das preußische Bajonettenregiment, schreibt der Mannheimer Bürgermeister im Juni 1849. Die Gagan und Marti, nennt Gervinus im Jahr darauf den alten Kreis um die Zeitung, die so verkommen ist, dass ich mich fast schäme, je mit diesem Blatte zu tun gehabt zu haben, unter dem herrschenden Bajonettenregiment bring ihm seine Überzeugung dann festungshaft wegen Hochverrat ein. Im Juli 1847 erscheint die erste Ausgabe der Deutschen Zeitung, vorab im Mai ein Ankündigungsblatt, das den politischen Antrieb unmissverständlich festhält. Gegen Kommunisten, Sozialisten, Republikaner. Gegen die Gewalt der blinden Agitation. Gegen die geistig unfassbare Macht einer vielfach verderbten und verderblichen Literatur haben wir einen Minenkampf voll furchtbarer Gefahren zu kämpfen. ein Bescheid, der in Inhalt, Form, Diktion in nichts zu unterscheiden ist von einem Fürstensatz der Zeit. Der Kreis beschloss, fest zusammenzuhalten gegen die zerstörenden Elemente, gegen die neue Lehre, die sich herausbildenden Demokraten, die die Aufstachelung der Jugend und der Arbeiter hin zu einem Freiheitsheer anstreben. Ein politischer Grundsatz schweißt den Kreis um die Deutsche Zeitung zusammen wie kein anderer, dass die Einigung Deutschlands unter Preußens Führung geschehen müsse. Man wolle vom Südwesten aus vor allem anderen preußische Interessen besprechen. Schon im Sommer 46 hatte Marti festgehalten, Preußen muss vorwärts. Gagan wird für die Deutsche Zeitung viel mehr als nur ein Autor. Er wirkt als maßgebliches Mitglied der zensorischen Direktion, ein aktives internes Kontrollgremium, eine Art verlegerischer Aufsichtsrat, der nicht nur die großen inhaltlichen, politischen Linien, Positionen und Direktiven festlegt, sondern auch interne Kommentare zu den Artikeln der Redaktion gibt. Darüber hinaus schafft und pflegt die politische Direktion das Netzwerk Gleichgesinnter. Auch daran ist Gagan entscheidend beteiligt. Alle politische Entwicklung, so die Durlacher, müsse streng auf gesetzlichem Weg fortgebildet werden, mittels neuer Vereinbarungen mit den Fürsten. Auch das ist zentrales, liberales, vor allem konstitutionelles Anliegen, nicht ohne und nicht gegen die Fürsten. Die Mission der neuen Partei sei nachgerade der Schutz der Verfassung vor den revolutionären Gelüsten, die bestehenden Verfassungen, die Petitionsrechte und zweite Kammern vorsehen, aber mehr eben nicht. Die Schlüsselszene mit Struve, Hecker und Marti in der Karlsruher Kammer am 1. März 1848 ist, so gesehen, bloß die Konsequenz dieser in den Jahren zuvor entstandenen Doktrin. Immerhin ist den Konstitutionellen der Kampf gegen den Despotismus 1847 ebenso wichtig wie der gegen die neuen Demokraten, gegen die Tollkühnheit der revolutionären Ungeduld und gegen die Ängstlichkeit der Erhaltungspolitik, heißt die Devise. Die Pariser Revolution ist Marti und seinen Freunden bloß zerstörender Orkan, es klingt wie bei Metternich. Sie drohe zu versenken, was zum Heil des Vaterlandes bewahrt werden musste. Zwar sei in Frankreich ein unhaltbares System gestürzt, aber es dürfe unter keinen Umständen die verfassungsmäßigen Gewalten mit sich reißen. Man habe durch mehrjährigen angestrengten gesetzlichen Kampf in Baden große Erfolge erreicht. So viel Gewinn für die Freiheit, der jetzt nicht durch Zügellosigkeit vernichtet werden dürfe. Die nächste große Etappe der konstitutionellen Organisation vor der Märzbewegung, Gagners Ausdruck für den Ausbruch der deutschen Revolution, sieht Gagan dann eben in der Versammlung der gemäßigten Reformer in Heppenheim. Ein großer Erfolg, resümiert er. Es folgt der prominent gewordene Antrag Bassermanns drei Wochen vor dem Revolutionsbeginn, am 5. Februar 1848 in der zweiten Badischen Kammer, der das Programm der konstitutionellen Gefährten noch einmal in kompakter Form präsentiert. Gefordert wird jetzt unter anderem die Berufung einer gesamtdeutschen Volksvertretung als Ergänzung zur Fürstenvertretung des Bundestages. Als zweite Kammer. Ein Antrag ganz in seinem Sinne, schreibt Gagan. Marti, Bassermann, Welker und Gagan sehen nun, um den Jahreswechsel 1847-1848, angesichts eines zunehmenden allgemeinen Unmutes die Notwendigkeit, die politischen Anstrengungen zu forcieren und, eine entscheidende Änderung gegenüber Heppenheim, das wichtigste Pferd zu wechseln. Bei der schnell ansteigenden Flut unruhiger Agitation sei für die Ausbildung des Zollvereins nicht mehr Zeit. Es musste, schreibt Martis Biograf, ein fertiger Plan für Neugestaltung des Bundesheer, um der Bewegung im Volk eine Richtung zu geben. Eine Richtung in geordnete, ruhige Bahnen. Also doch der Bund, wenn auch der Reformierte. Der Bund soll es machen, die deutsche Zukunft sein, das vereinte Deutschland herstellen. Die konstitutionelle Entscheidung steht. Gagan selbst präsentiert den fertigen Plan in seinem eigenen, nicht minder berühmt gewordenen Kammerantrag in Darmstadt, wenige Tage nach dem revolutionären Mannheimer Auftakt am 28. Februar. Gagan besteht darauf, dass die konstitutionellen Positionen, Postulate und Programme bereits vor dem Revolutionsbeginn feststanden und nicht im geringsten ein Verdienst der Revolution seien. Ihre Ideen hätten dem 1848er Geschehen die prägende Richtung gegeben. Bei der schon vor den Pariser Februarereignissen dumpf gärenden Bewegung im Volke war mit dem Verlangen nach einem deutschen Parlamente ein großes Losungswort gegeben. Auch alle anderen berechtigten Losungsworte stammen von Ihnen. Unter der einverstandenen, wenn auch nicht verabredeten Leitung der monarchisch-parlamentarischen Bundesstaatspartei setzten die vier Forderungen Pressefreiheit, Schwurgericht, Volksbewaffnung und deutsches Parlament, in welchem sich die Volkswünsche mit nie dagewesener Einmütigkeit konzentriert hatten, ihren Siegeszug durch ein Volk von 40 Millionen mit unerhörter Schnelligkeit fort. Die Konstitutionellen waren es, nicht Hecker, Struve, die Demokraten, die Mannheimer Bürger. Die ganze Energie des freiheitsliebenden, entschlossenen Mannes erhob sich zürnend gegen das wüste Gebaren der knabenhaften Demagogen, schreibt Martis Freund über seinen Gefährten zum Moment des Revolutionsausbruches. Ist das Durlacher Treffen 46 die Geburtsstunde der resoluten Konstitutionellen, ist der Ausbruch der Revolution, für sie ein historischer Unfall, der Schlüsselmoment ihrer weiteren politischen Prägung. Was für Marti gilt, gilt für seine Freunde. Unerschütterlich stand in ihm die Überzeugung fest, was immer geschehen sollte, es musste im Einklang mit der Verfassung durch die Regierung und die Kammern geschehen. Die Revolution muss mit allen Mitteln kanalisiert werden, um sie zu verhindern. Es galt, die Bewegung zu beherrschen, in Baden, in Deutschland. Schöne neue Welt. Freihandel, Globalisierung. Januar 1848. Nicht bloß das Elend und die Hungersnot von Millionen Deutschen, auch andere Realitäten passen Anfang 1848 schwerlich mit der wirtschaftsliberalen Zuversicht des Frankfurter Neujahrsartikels zusammen. Neben der Dynamik der Industrialisierung und des Handels kann man im Baden der Revolutionszeit auch die junge Globalisierung und ihre Folgen studieren, den sogenannten Freihandel, den die Konstitutionellen energisch fordern. Beispielhaft ist das berühmte badische Uhrenhandwerk. Anfang des 19. Jahrhunderts stammt noch jede dritte Uhr auf der Welt aus dem Schwarzwald, darunter die mit dem Kuckuck, erfunden von einem verarmten Bauern und einem Drechsler. Ganze Gegenden des Schwarzwalds leben von seiner international geschätzten Uhrenmanufaktur, alles kundige Handarbeit. Ein großer Teil der Uhren geht nach Frankreich, Amerika, Russland und England. Um 1830 verkaufen allein in London 200 Schwarzwälder Uhrenhändler die beliebte Ware. Dann aber geraten die Schwarzwälder Manufakturen durch die englische, industriell produzierte Billigkonkurrenz schnell in Existenznöte. Pleitewellen und Arbeitslose sind die Folge. Tausende stürzen ins Elend, ganz wie die Fabrikarbeiter, die die Uhren in England produzieren. Und noch ein weiterer neuer Krisentypus macht den Menschen das Leben schwer. Und der entsteht so. Die extreme Dürre von 1847 löst im landwirtschaftlichen Sektor gewaltige Probleme aus. Es gibt, wie in den Vorjahren, schlicht fast nichts zu ernten. Die drei größten badischen Fabriken geraten dadurch in Schwierigkeiten. Die Zuckerfabrik Waghäusel, die Spinnerei und Weberei in Ettlingen und die Maschinenfabrik Kessler in Karlsruhe. Finanziert werden die Fabriken von mehreren Banken. Die ökonomische Kette wird vollends unterbrochen, als das Frankfurter Großbankhaus Rothschild die Wechsel dieser und anderer Banken von jetzt auf gleich nicht mehr deckt. Das Risiko ist zu groß. Die Bank in Karlsruhe dreht den kränkelnden Fabriken umgehend den Kapitalhahn zu. 1,5 Millionen Gulden werden nicht gezahlt. Systemcrash. Große Aufregung in unserer Handelswelt, notiert die Frankfurter Oberpost-Amtszeitung am 5. Januar 1848, verursacht die vorgestern eingelaufene Nachricht von dem Haberschen Falliment in Karlsruhe, seit Jahren eine der akkreditiertesten Firmen Deutschlands. In einer entfesselten Kaskade erleiden zahlreiche Banken und von ihnen unabhängige Unternehmen in allen deutschen Ländern Schaden. Der Chef eines Großhandelskaufhauses in Wien sei mit einer hohen Summe beteiligt gewesen, schreibt der Korrespondent. Man fand den Unglücklichen heute mit durchgeschnittener Kehle in seinem Schlafzimmer. Ist der Schlag für die betroffenen Banken empfindlich, aber zumeist verschmerzbar, ist er dies für die Fabriken und ihre Arbeiter nicht. 3.100 Fabrikangestellte drohen Anfang 1848 in Baden zusätzlich ihre Arbeit zu verlieren, und das wäre erst der Anfang. Wann wird man endlich anfangen, so die Frankfurter Zeitung weiter, unser Kreditwesen auf eine solide Grundlage zu stellen? Denn immerhin, auch das wird vermerkt, lasten Teuerung und Erwerblosigkeit auf den unteren Klassen. Und jetzt schon zeigten sich an allen Straßenecken bettelnde Kinder. Dabei tun sie so, mit Besen ausgerüstet, als reinigten sie nur die Straße. Das Betteln ist streng verboten. Offiziell gibt es ja keine Armut. Und dann das Unglaubliche. Die freie Wirtschaft wendet sich an den Staat. Die Unternehmer fordern, dass die Regierung hilft. Was soll die badische Regierung tun? Mit Staatsgeldern aushelfen, die ja Steuergelder sind? Falls ja, wären das dann Zuwendungen oder Kredite? Fragen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts gestellt werden. 1848 muss sich in Baden erstmals eine Volksvertretung mit so etwas beschäftigen. Die Zweite Kammer. Also unter anderem Marti, Bassermann, Hecker, Brentano. Die Position der Wirtschaftsliberalen, formuliert von Bassermann, prinzipielle Ablehnung staatlicher Hilfen. Die Mehrheit der Liberalen spricht sich hingegen für Staatshilfen aus, ausdrücklich nicht wegen dem Schicksal der einzelnen Arbeiter, sondern aus systemischen Gründen. Es drohe nämlich eine Kettenreaktion. Die Regierung und Stände sollen zu erkennen geben, wie ihnen der Erhalt und das Gedeihen der Industrie am Herzen liege, weil dieselbe ein unentbehrlicher Bestandteil des Wohlstandes und der Hilfsquellen der Nation geworden ist. In ihren Augen ist der Staat selbst ein aktiver Investor, so beim Bau von Eisenbahnen, Dampfschiffen, Kanälen, beim Ausbau von Bildung. Direkte Steuern, auch auf Kapitaleinkommen, sollen das nötige Geld bringen. Es sollte eine staatliche Zentralbank zur Kapitalbeschaffung eingerichtet werden. Und so weiter. Alles Diskussionen schon vor fast 200 Jahren. Hecker prangert die neuen Condottieri der Geldzeit an, die mit ihrer Treibhausindustrie am Ende nur für weiteres Elend sorgen würden. Gemäß der demokratischen Konfession stellt er das Schicksal der betroffenen Menschen ins Zentrum, spricht sich aber im Namen der Demokraten gegen Kredite aus, freilich anders begründet als Bassermann. Einfach Staatshilfen zu zahlen, ohne etwas an dem System zu verändern, würde die inakzeptable Situation der Menschen in den Fabriken nur aufrechterhalten. Mit Steuergeldern, auch mit denen der Arbeiter selbst. Jetzt sei der Zeitpunkt, um über den Schutz der Arbeit und Arbeiter wie über einen echten Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit zu sprechen. Genau so sehen es die Arbeiter selbst, die sich ein erstes Mal organisieren. Wortführer aus drei Fabriken verfassen am 21. Januar 1848 einen Brief. Sie wissen, wie ihre Not entsteht. Das ist jetzt unsere feste Überzeugung, dass das Elend der Arbeiter von nichts anderem herkommt als von der Schrankenlosigkeit, mit welcher die großen Kapitalisten und Fabrikanten die wehr- und schutzlosen Arbeiter und kleinen Meister erdrücken können. Wie gesehen, eine Diktatur des Proletariats fordert hier keiner, aber substanziellen Ausgleich. Am Ende votiert die Zweite Kammer mit 35 gegen 20 Stimmen für einen Staatskredit. Die Erste Kammer, die Regierung und der Großherzog, bei ihm liegt die finale Entscheidung, stimmen ebenfalls dafür. Die Krise wird abgefedert und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Das menschliche Elend dauert an. Und Preußen? Der König befiehlt die Mobilmachung. Berlin, Ende Februar 1848. Der Satan ist wieder los, hatte Friedrich Wilhelm IV. Geschimpft, als ihn die Nachrichten aus Paris erreicht hatten. Die Neuigkeiten waren am 26. 27. Februar in Berlin eingetroffen. Da hatten sich Mannheims Bürger bereits versammelt und ihren Forderungskatalog aufgestellt. Bis Köln müssen die Neuigkeiten erst einmal mit dem Zug kommen. Dort jedoch übernimmt ein optischer Telegraph die Vermittlung, das Neueste vom Neuen. 62 Telegraphenstationen verbinden in 10 Kilometer Abständen Berlin mit der preußischen Rheinprovinz. Die Telegraphenmasten haben 6 Arme, die in unterschiedliche Positionen gebracht werden können. Die Stellungen der Arme kodieren bestimmte Buchstaben und Zahlen, die an der nächsten Station mit Fernrohren abgelesen werden und so weiter. Es ist der Anfang moderner Datenübertragung. In den deutschen Ländern ist es die einzige Telegraphenlinie. In England, Amerika und auch in Frankreich ist man schon weiter. Deutschland hinkt nicht nur in Sachen Nationen und Demokratie, sondern auch technisch hinterher. Dennoch, innerhalb des Deutschen Bundes demonstriert der Telegraph einmal mehr preußische Überlegenheit. Was kein Wunder nimmt, wie fast alle Fortschritte in der Kommunikationstechnik, geht auch diese auf das Militär zurück, und das ist nun einmal Preußens Spezialität. Zunächst ist die Technik ausschließlich dem Militär reserviert, ihm, der Polizei und der Geheimdienste. Nicht einmal die Aktienhändler dürfen ran. Erst ab den 1840ern profitiert die Presse nach und nach von dem technischen Wunder. Aber selbstredend müssen Zeitungen sämtliche Meldungen der Zensur vorlegen. Zudem verlangt man Gegenleistungen, monarchiefreundliche Berichte und bombardiert die Redaktion mit royalen Geschichtchen, die sie drucken müssen. Besonders gerne zu den erlauchten Reisen von König und Königin. Von seinen Beratern nur mit Mühe von einem Einmarsch in Frankreich abgehalten, sendet Friedrich Wilhelm auf der Stelle einen General nach Wien, das erst 4 Tage nach ihm vom losgelassenen Satan erfährt. Er will eine konzertierte monarchische Reaktion abstimmen, dem preußischen Herrscher schwant auch für die deutschen Lande Übles. Unverzüglich müsse man einen Fürstenkongress organisieren. »Ich treffe nun morgen früh in Wien ein«, notiert der vom König instruierte General am 3. März, »und gehe an das schwerste Werk meines bisherigen Lebens. Es handelt sich darum, ob es noch möglich ist, einen Damm gegen die verheerenden Fluten aufzurichten, die sich über den Weltteil ergießen.« Unverblümt gibt er zu, im Prinzip sogar ganz froh zu sein über die revolutionären Turbulenzen, bieten sie doch die Gelegenheit, den Fortschritt zurückzudrehen. Es werde, sinnt er, die Aufgabe vereinfachen, Europa und besonders den Deutschen Bund wieder zu Zucht und Ordnung zu rufen, die repressiven Schrauben anzuziehen. Wenn man nur hart und schnell genug zuschlage. Wie in Schlesien 44, in Posen 46, in Berlin letztes Jahr, alles von Friedrich Wilhelm verantwortete Reaktionen. Am 28. Februar schreibt der Preußenkönig zur eisernen Verteidigung des monarchischen Prinzips an Victoria von England: »Wohlan, gnädigste Königin, lassen Sie uns jetzt den Menschen, den bedrohten Völkern zeigen, dass wir unsere heilige Pflicht kennen. Gott hat in Euer Majestät Hände, in die Hände der beiden Kaiser, in die des Deutschen Bundes und in die meinigen eine Macht gelegt, die imstande sei, das Weiterbestehen des Weltfriedens zu erzwingen. Doch England hat andere Pläne. Ganz bald wird es die neue Französische Republik anerkennen und gibt Preußen eine Antwort, die es später einmal heftig bedauern wird. Der englische Prinzgemahl rät dem König, Deutschland einen Mittelpunkt zu geben in einem zu Leben und Wirksamkeit erweckten Bund. Preußen soll das Zentrum einer deutschen Nation werden. Exakt die politische Lieblingsidee der Deutschen Zeitung, des konstitutionellen Zirkels um Gagan, Bassermann und Marti, Deutschland in Preußen aufgehen zu lassen, wie man es in der Zeit gerne nennt. Das mächtige England jedenfalls empfiehlt nationale Reform statt Mobilmachung. Genau die aber nimmt der Preußenkönig umgehend vor, schon am 28. Februar, lange bevor ihn die Antwort aus England erreicht. Von Berlin, vom König aus, liest man in der Frankfurter Postamtszeitung am nächsten Tage, sei der Befehl abgegangen, das 4., 7. und 8. Armeekorps, welche bekanntlich in den Provinzen Sachsen, Westfalen und Rheinland stationiert sind, sofort mobil zu machen. Schon eine Stunde nach der Erteilung des Befehls erreicht er, dem Telegrafen sei Dank, das 550 Kilometer entfernte Köln. Der strategische Gewinn der Telegrafenlinie ist immens. Die schnellste Möglichkeit wäre ansonsten die Kombination Bahn und Eilboten auf Pferden gewesen, diese gar als Reiterstaffette, die in wichtigen Fällen eingerichtet wird, was 2 Tage gebraucht hätte. Die Bestätigung zurück nach Berlin wieder 2 Tage. So bedeutsam wie die militärische Reaktion ist eine symbolische, denn die Zeitungsmeldung geht weiter. Es sind dies dieselben Armeekorps, zu deren Mobilisierung auch im Jahre 1830 nach dem Ausbruch der Revolution geschritten wurde. Diese Truppen haben damals die aufkommenden Unruhen im deutschen Südwesten konsequent niedergehalten. Diese Mobilmachung ist eine unmissverständliche Ansage an die inneren Feinde. Eventuelle Proteste werden den gleichen Ausgang nehmen wie zuvor. Man ist vorbereitet. Und der König hat noch mehr befohlen. Ferner ist gestern per telegrafischer Depesche der Befehl von hier abgegangen, Saarlouis in Belagerungszustand zu erklären. Offiziell geschieht dies, wie auch die sofortige Hochrüstung der gerade erst im großen Stile ausgebauten Bundesfestung der Bundestruppen im badischen Rastatt aus Sorge vor einem Angriff der Franzosen, eines der willkommensten Sujets fürstlicher und liberaler Verlautbarung der nächsten Wochen und Monate. Preußische Gesandten und Geheimdienstmitarbeiter aus Paris melden dem König hingegen alsbald, dass Frankreich keinerlei Pläne hegt, seine Armee irgendwo hinzuschicken. Die neue französische Regierung erklärt es umgehend. Die Ausrufung der Französischen Republik sollte nicht als Offensive gegen die anderen Regierungsformen betrachtet werden. Dennoch, um zu wissen, was jenseits der Grenze vorgeht, wird zwischen Kehl und Straßburg eine aufwendige Stafettenpost eingerichtet, so weiß man ganz genau Bescheid. Was Bände spricht, Baden, der ganze Südwesten, das Rheinland und Sachsen, auch hier, sehr fern der Grenze, werden Truppen aktiviert, werden die Hotspots der deutschen revolutionären Bewegung. Es ist kein Jahr her, da hat der Preußenkönig bei der Eröffnung des ersten Vereinigten Landtages, eine traditionelle Ständekammer ohne Wahlen, eine Scheinkonzession, feierlich erklärt, was er grundsätzlich zu Ideen wie Verfassung und Volksvertretung denkt. Dass es nämlich keiner Macht der Erde jemals gelingen soll, zwischen unseren Herrgott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes Blatt, eine Verfassung, zu schieben, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte, heilige Treue zu ersetzen. Kurz, sein Wort ist absolut und muss es bleiben, und das Volk hat zu gehorchen. Die Idee irgendwelcher demokratischer Meinungsäußerungen von Abgeordneten sei völlig undeutsch und obendrein völlig unpraktisch. Selbstdenken ist undeutsch. Es führe bloß zu unlösbaren Konflikten mit der Krone, auch das ganz undeutsch, welche nach dem Gesetz Gottes und des Landes und nach eigener Bestimmung herrschen soll, aber nicht nach dem Willen von Majoritäten regieren kann und darf. Natürlich vernehmen auch Marty und seine Freunde die unmissverständlichen Worte des Königs, die vollends zu seinem tatsächlichen Verhalten der letzten Jahre passen. Aber hören sie sie wirklich? Es ist genau der preußische Monarch, dem sie Deutschland überantworten wollen, wie sie es in der deutschen Zeitung bald nach der royalen Erklärung mit aufrichtiger Leidenschaft vertreten. Wie kommen sie auf die Vorstellung, dass der König eine Verfassung und Volksvertretung annehmen würde? Was die Konstitutionellen ja als Bedingung für das Aufgehen Deutschlands in Preußen formulieren. Der Berliner Varnhagen von Ense jedenfalls erinnert sich beim Ausbruch 1848 sofort an das monarchische Manifest. der König habe expresses Verbes erklärt, dass keine Macht der Erde ihn je unter eine Konstitution zwingen könne. Marti, Bassermann, Welker, Gagan werden es dennoch versuchen. Herwig hatte auf das royale preußische Manifest vom 11. April prompt ein Gedicht zurückgefeuert. Ordonnanzen, Ordonnanzen, meine Völker müssen tanzen, wie ich ihnen aufgespielt. Tanzt, o Polen, tanzt, o Deutsche, alle nach derselben Peitsche, wenn der König es befiehlt. Ich bin König, meine Gründe donnern durch Kanonenschlünde, in des Pöbels taubes Ohr rasselt irgendwo die Kette, hunderttausend Bajonette schaffen Ruhe wie zuvor. Das fürstliche Ceterum Censeo quasi im Wortlaut zitiert. Und? Freiheit, welch ein toll Begehren! Ja, der Henker soll sie lehren, euch zum Schrecken und zum Graus. Ich verbiete, ich erlaube, ich nur denke, ich nur glaube. Und ihr alle seid bekehrt, jeden Zweifel löst die Knute. Hat man denn das Absolute in Berlin umsonst gelehrt? Das Absolute, Hegel, allerdings aufs Konservative reduziert. Und so schließt Herwegs lyrische Salve. Seid ihr denn nicht meine Knechte? Und ihr fragt nach einem Rechte, wenn der König was befiehlt? Die Fürsten träumen von Bajonetten. Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt, März 1848. Ordnungsgemäß werden die Kammerbeschlüsse, die abgemilderten Volksforderungen der badischen Regierung und dem Großherzog als Empfehlungen vorgelegt. Antwort: Man werde umgehend prüfen, ein fürstliches Lieblingswort, Ausdruck monarchischer Taktik. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, bekundet der mit dem badischen Großherzog solidarische Nachbarmonarch, der König von Württemberg, seinen Vertrauten angesichts des deutschen Revolutionsausbruchs auch in seinem Land. Der Württemberger spricht für alle deutschen Fürsten. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, um zu sehen, ob die deutschen Großmächte mir zu Hilfe kommen können und wollen. Der König hegt kühne Restaurationsträume. Vielleicht werde ja sogar der russische Kaiser unter seinen großen und hochherzigen Gesichtspunkten zur Hilfe eilen im Geiste der Heiligen Allianz. Dafür habe er ja, so der König, eigens eine russische Großfürstin geheiratet. Feudale Diplomatie in Reinform. Auch die aktuell vorgenommene Regierungsumbildung sei rein taktischer Natur, gesteht der König. Durch die Ernennung des neuen Ministeriums gewinne ich Zeit und vermeide blutige Szenen. Der andere badische Fürstennachbar, der Erbgroßherzog in Hessen-Darmstadt, der sich ebenfalls prompt mit Unruhen herumzuschlagen hat, in der zweiten Kammer vor allem mit dem resoluten Heinrich von Gagern, sieht es genauso. Mit Tränen in den Augen entschuldigt er sich gegenüber dem auf harte Repressionen bestehenden preußischen Gesandten für die Konzession. Der preußische König soll meine Absichten nicht verkennen. Leider muss manches geschehen, was nicht mehr zu hindern ist. Und? Hoffentlich kommt auch wieder die Zeit, wo es möglich wird, das Werk des jetzigen Augenblicks unschädlich zu machen. Ein Satz, den man sich merken muss. Es gibt nicht das allergeringste Zeichen eines selbstkritischen Nachdenkens. Im Gegenteil. Hätte ich statt 1600 16.000 Mann hinter mir gehabt, hätte ich ein anderes Wort gesprochen. Nach außen verspricht er wie seine Kollegen paternalistisch Konzessionen, selbstverständlich erst nach der eingehenden Prüfung der Forderungen. Viele glauben ihm und den anderen Fürsten beziehungsweise wollen ihnen glauben. Müssen es vielleicht, weil die Wirklichkeit ansonsten unglücklicherweise mit ihren eigenen fertigen Plänen kollidierte. Die fürstliche Reaktion wird kommen, und sie wird kolossal sein, sagen Hecker, Struve und die Demokraten vom ersten Moment an voraus. Aus genau dieser Erwartung heraus suchen Hecker und Struve immer noch die größtmögliche oppositionelle Stärke und Einheit. Ihre Kompromisse aber sowie das Verhalten der oppositionellen Majorität geben den Fürsten Raum, relativ entspannt reagieren zu können. Sie werden im ersten Revolutionsgeschehen kaum behelligt, auch wenn ihre Macht zutiefst erschüttert ist. Also können sie sich ihrer getrost versichern. Bitten Sie den König von Preußen, dass er mich ja nicht für einen Revolutionär hält, fleht der hessische Erbgroßherzog beim preußischen Gesandten. Aber es bedarf nun einmal der bunten Jacke, um die Leute zufriedenzustellen. Sämtliche Zugeständnisse, etwa die Pressefreiheit und andere Märzforderungen, sind nur eine bunte Jacke, die verdeckt, dass alles beim Alten bleibt. Allerdings wird das auf Zeit spielen nicht allzu lange funktionieren, das weiß der württembergische König. Das kann aber nicht dauern. Resigniert reflektiert er, man kann wohl eine Stadt, aber nicht ein Land mit der Macht der Bajonette niederhalten. Es ist kein philosophischer Gedanke, der ihn umtreibt. Er meint bloß, mit zu wenigen Bajonetten geht das nicht, weswegen man eben Großmachthilfe benötige. Das badische Regime unternimmt vergebliche Versuche, an mehr Waffen zu gelangen, in England und sogar in Frankreich. Man sucht eine süddeutsche Allianz, überhaupt das Heil in einer Entente der konservativen Souveräne. Die verschiedenen Gesandten der maßgeblichen europäischen Mächte raten dem badischen Großherzog Verschiedenes. Der Englische mahnt zu Zugeständnissen, der Russische und der Preußische zur energischen Reaktion. Der Preuße meldet nach Berlin, die badische Regierung habe völlig den Kopf verloren. Wehret den Anfängen, ist die preußische Haltung, der König bietet Truppenhilfe an. Hier kommt abermals die badische Bundesfestung Rastatt ins Spiel, ein bedeutender strategischer Stützpunkt, die im weiteren Verlauf der revolutionären Bewegung eine schicksalhafte Rolle spielen wird. Eine mächtige Festungsanlage, die Wehranlagen umschließen die gesamte Stadt. Preußen will die Truppenstärke dort klandestin verstärken, um schneller losschlagen zu können. Damit ist Baden prinzipiell einverstanden, wendet aber ein, dass Frankreich massive militärische Aktionen an seiner Grenze als Provokation missverstehen könnte. Am 3. März, einen Tag nach dem Kammerbeschluss zu den Forderungen und zwei Tage nach der beinahe Revolution, meldet sich der badische Großherzog das erste Mal höchstpersönlich zu Wort. Leopold von Gottes Gnaden, Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen, kündet er sich an. Mit forciertem Pathos wendet er sich an sein geliebtes Volk. Allerhöchste Verkündung, heißt ein solcher Akt dann. Natürlich ist die Verkündung auch und vor allem eine Verkündung der fürstlichen Regierung des, von Marti und seinen Freunden gestützten, liberal-konservativen Johann Baptist Beck, ein bisschen Märzminister sozusagen schon vor dem März. Der Großherzog selbst, das weiß man, hat Anfang März kaum Zeit, weil er bis spät in die Nacht gehende Verhandlungen mit dem guten badischen Wein führt. Wie auch immer. Die schweren Ereignisse der neuesten Zeit können nicht anders, als sich weithin fühlbar machen auf die Grundlagen der bestehenden Ordnung. Vielleicht muss man sich diese Worte ein wenig gelallt vorstellen, in jedem Fall aber mit Krokodilstränen in den fürstlichen Augen. Die ernste Lage bewege ihn, sich mit dem vollen Vertrauen und mit der alten, nie unterbrochenen Liebe an sein Volk zu richten. Und wo viel Liebe ist, sind die Drohungen nie weit. Nicht mehr als in solche Zeiten ist es Bedürfnis, dass, so wie Regierung und Stände, Kammern, so Fürst und Volk fest zusammenhalten und den Feinden unserer verfassungsmäßigen Freiheit und des gesellschaftlichen Zusammens, ob sie im Innern oder von außen sich zeigen, mit vereinter Kraft entgegenstehen. So hatte es ja auch der Bund erklärt. Seltsam verkehrte Welt, Ausgerechnet der Fürst sorgt sich um die Freiheit, befürchtet, dass durch demokratische Umtriebe bald jede freie Äußerung anderer auf gehässigste Weise verfolgt wird. Während er vor unschönen Zeiten warnt und Angst schürt, will er vor allem entzweien. Ich weiß, dass so viele wohlgesinnte Bürger, welches auch ihre politische Absicht sei, sobald sie nur zu ruhiger Besonnenheit sich fassen und sich in keiner Verwirrung hinreißen lassen, die Besorgnis hegen, es möchte unter den obwaltenden, schwierigen Verhältnissen auch in unserem glücklichen Lande durch verbrecherische Bestrebungen Einzelner und Verführung anderer eine Störung der Ordnung, Verletzung des Eigentums und anderer verfassungsmäßiger Rechte herbeigeführt werden. Die rhetorisch unternommene Entzweiung trennt in die inneren und äußeren Feinde, die oppositionellen Vertreter der Unordnung, des Anarchismus, des Terrorismus, wie es bald offiziell heißt, und in solche, die in gesetzlicher Entwicklung der Freiheit unter Festhaltung der Ordnung Verbesserungen anstrebten. Die Verkündung, am 2. März verfasst, sucht eine gemeinsame Front gegen die demokratisch gewollte Unordnung. Um die heiligen Güter, die Ordnung, das Eigentum und die verfassungsmäßige Freiheit auch in den Stürmen der Gegenwart aufrecht zu erhalten, wie die allerhöchste Verkündung es ausdrückt. Das bestehende Regime und die anständigen bürgerlichen Reformer müssen jetzt zusammenstehen gegen die Demokraten, deren verbrecherische Unternehmungen müsse man mit allen gesetzlichen Mitteln niederhalten. Im Klartext auch mit Polizei- und Militärmaßnahmen. Hier ist es das erste Mal gesagt, heute, am 3. März 1848. Vom Großherzog zusammen mit einem liberal-reformerischen Regierungschef. Ironie der Geschichte, die großherzogliche Verkündung hört mit der gleichen Wendung auf, mit der die Pariser ihre Revolution beschließen. Meine Badener, an euch ist es nun, der Welt ein Beispiel zu geben. So sehr sich Marti und seine Freunde über diese Verkündung frohlockt haben mögen, weil sie das demokratisch geführte Aufbegehren diskreditiert und ihre Position stärkt, denken beileibe nicht alle Liberalen so. Seuron etwa zeigt sich genau wie Itzstein über die Aussagen des Großherzogs dermaßen entsetzt, dass er einen vielgelesenen kritischen Artikel im Mannheimer Journal verfasst. Die Frankfurter Börse. Längst sind die Börsen zum empfindlichen Seismographen der Störungen von Ruhe und Ordnung geworden. Das Kapital wittert feinste Erschütterungen. Und so lassen sich an den deutschen Börsennachrichten der wirtschaftsnahen Frankfurter Post-Amtszeitung 1848 und 1849 in der Tat sämtliche revolutionäre Peaks der 17 Monate ablesen. Und sie zeigen eindrucksvoll, dass es nach den Höhepunkten, wie schon nach den weltbewegenden Tagen in Paris, jeweils zu einer erstaunlich raschen Beruhigung kommt. Am 1. März, unmittelbar nach dem Überspringen des revolutionären Funkens auf den Südwesten, hält die Zeitung noch angstvoll fest, die Frankfurter Börse war heute null und ohne Geschäft. Für den 3. März heißt es, dass es Umsätze lediglich in wenigen Staatspapieren und Eisenbahnpapieren gibt, den Lieblingsaktien der Deutschen damals. Doch bereits am 5. und 6. März ist wieder Aufatmen angesagt. Die nationalen und internationalen Kurse entspannen sich. Unter den Spekulanten etwas mehr Beruhigung. Die Börse hatte heute eine bei weiterem ruhigere Haltung. Die Preise der Fonds und Eisenbahnaktien waren im Ganzen fest. Die Geschäfte, welche einen Augenblick durch die politischen Unruhen gestört waren, gehen jetzt wieder ihren Gang, heißt es dann am 6. März. Auch das Anzeigenaufkommen ist völlig regulär. So bleibt es auch in den Folgetagen in Berlin, Wien und Frankfurt. Abermals werden insbesondere Eisenbahnaktien gekauft. Es wird viel gefahren in diesen Tagen, die Leute sind unterwegs, die großen Volksversammlungen, die zahllosen Sonderzüge. Die Hoffnungen auf ein vereintes Vaterland beflügeln die Fantasie eines gewaltigen Streckenausbaus und auch die Geschäfte. Den Bericht vom 8. März schließt der wie alle anderen deutschen revolutionsunerfahrene Analyst mit der Auskunft, dass sich die Gemüter unserer Börsenmänner nun wieder völlig kalmiert hätten, indem solche allgemein an keine Störung des Weltfriedens glauben. Wie es in Baden weitergeht: Bauernunruhen, antijüdische Gewalt und der Großherzog laviert. Am Karlsruher Außenministerium wird Feuer gelegt. Bis heute weiß man nicht von wem. Gerüchteweise sollen auch andere Gebäude angezündet werden. Die öffentliche Ordnung sei gefährdet, sagt die Regierung. Ein Stadtkommandant warnt, dass Soldaten und Volk sich in Wirtshäusern feuchtfröhlich fraternisieren würden. Vor den Häusern unbeliebter öffentlicher Personen wird jaulender Krach veranstaltet, mit Trommeln, Pfeifen, Tierhörnern, Glocken, Schellen, Ratschen, Peitschen, Dreschflegeln, Blecheimern, Topfdeckeln. Katzenmusik nennt man diese Protestpraxis der Zeit, die als Unterwanderung von Verboten erfunden worden ist. Denn anders als Versammlungen oder Kundgebungen ist das musizierende Zusammenkommen nicht untersagt, ebenso wenig wie das gemeinsame Turnen. Besonders lautstark war die Katzenmusik, die Ulmer Frauen im Vorjahr aufgeführt hatten. Vor Bäckereien protestieren sie gegen die ständige Verteuerung von Mehl und Brot. Die Aktion springt nach Stuttgart über, führt zum sogenannten Stuttgarter Brotkrawall. Von den Einwohnern des Großherzogtums leben 1848 noch ein Viertel, etwa 315.000, überwiegend Bauern, in standes- oder grundherrschaftlichen Verhältnissen, sprich in Knechtschaft. Was heute nach revolutionärer Polemik klingt, Heckers »Wenn einst kein Fürst mehr ist und kein Knecht«, reflektiert bloß die Realität außerhalb der bürgerlich-städtischen Viertel. Auf dem Land herrscht das Herr-Knecht-Schema und aus diesem Grund existenzielle Not, vor allem im Schwarzwald und Odenwald. Hier führen, verschlimmert durch die Missernten, weniger die neuen kapitalistischen Krisen, sondern die alten feudalen Verhältnisse zu menschlichen Katastrophen. Seit längerem sind die Bauern und ihre Armut schon ein politisches Thema in Baden, auch in der zweiten Kammer, für Hecker, Struve, Brentano oder den Konstanzer Fickler. Schon in den Vorjahren hatten sie mit drastischen Worten sofortiges Handeln angemahnt. Ohne Erfolg. Nie wurde etwas Handfestes unternommen. Im Gegenteil, erst 1840 sind neue Regelungen zu Ungunsten der Landbevölkerung eingeführt worden. Niemand ist damals so unbeliebt wie die Rentbeamten der Standesherren. Sie treiben die enorme Abgabenlast bei den Bauern ein, die Fastnachtshühner, die Erntehalmen, das Spinngeld, den Fischfangzins, das Karpaunengeld, das Weggeld, das Taubenschlaggeld und noch viel mehr. Das ist die Realität des alten Feudalwesens, Mittelalter. Bisher haben die Bauern nur gemurrt, jetzt aber zeigt sich, was aus dem erlittenen Unrecht und Leid geworden ist, gleißende, blinde Wut, die sich nun in dumpfer, roher Gewalt äußert. Sie schlagen zornig um sich. An vielen Orten erfolgt die Revolte in fataler Verquickung mit alten und neuen antijüdischen Affekten. Es kommt zu gewalttätigen Übergriffen. Jüdische Geschäfte, Getreide- und Viehhändler, Privathäuser und auch Menschen werden attackiert. Viele Juden müssen fliehen. In Mannheim treffen drangsalierte Juden aus dem Odenwald ein, suchen Schutz in den jüdischen Gemeinden der Stadt. Lorenz Brentano muss in Bruchsal eiligst vor einer aufgebrachten Menge flüchten, weil man ihn für jüdisch hält. Der entschiedene Revolutionär, Hecker, entpuppt sich erneut als der politische Realist. Er hatte den Ausbruch dumpfer Gewalt Anfang März kommen sehen und gefordert, die Feudalbestimmungen durch einen Sofortbeschluss der Kammer weitgehend aufzuheben und so Frieden zu schaffen. Am 5. März noch warnt er vor dem losgelassenen Hund, der die Kraft seiner Zähne zeigt. Doch auch hier laviert das politische System. Erst am 10. März wird der Gesetzesentwurf in der Kammer behandelt. Viel zu spät, da brennt es im Kraichgau, im badischen und hessischen Odenwald und in einem Teil des Seekreises schon, lodert über die Grenze nach Bayern. Nicht mehr einzelne krawallige Bauern, ganze Dörfer und Kleinstädte, Bürgermeister und Gemeinderat an der Spitze marschieren für die Änderung der martialischen Bestimmung. Es droht ein Flächenbrand. Erkennungszeichen der Rebellen, ein weißes Hemd. Häuser gehen in Flammen auf, Rentbeamte werden misshandelt. Badische Truppen versuchen, gewaltsam für Ruhe zu sorgen, was wiederum Grund für weiteren Hass ist. Da Baden nicht genug Truppen hat, bittet der Großherzog den württembergischen König um Beistand. Doch der braucht sein Militär selbst, auch bei ihm herrscht Aufruhr. Und die Preußen winken ebenfalls ab, sie haben mittlerweile eigene Sorgen. Am 8. März steht das Thema der antijüdischen Gewalt auf der Tagesordnung der badischen Zweiten Kammer. In der Opposition herrscht ausnahmsweise Einigkeit, das erste Mal seit langem, das letzte Mal überhaupt. Man verurteilt die Vorkommnisse aufs Schärfste. Ein Aufruf erscheint am selben Tag unter anderem in der Mannheimer Abendzeitung. Die schönen, hellen Tage, welche die Herzen aller wackeren Bürger mit hehrer Begeisterung erfüllen, werden durch blinde Zerstörungswut und Gefährdung der Personen und des Eigentums unserer Mitbürger mosaischen Glaubens entweiht. Der Appell der Mannheimer Opposition, von Hecker und Marti gemeinsam unterzeichnet, stellt klar, antijüdisches Denken und Fühlen steht keinem freien Land, sondern bloß Despotien an. Nur Diener der Reaktion oder von ihnen Irregeleitete vermögen zu Judenverfolgungen die Hand zu bieten. Außerdem spielten die Vorkommnisse den Fürsten in die Karten, den Feinden der bürgerlichen Freiheit, den Gegnern der freien Entwicklung unseres Volkes, den Volksfeinden, welche den alten Zustand der Unterdrückung gerne zurückgeführt sähen. Sie würden sich die Hände reiben und alles der revolutionären Bewegung anlasten. Seht da, das Volk ist nicht würdig der Freiheit, denn ein Volk, das wahrhaft frei ist, missbraucht die Freiheit nicht, um des anderen Friede und Glück zu vernichten. Hat nicht der Großherzog gerade genau vor diesen Störungen der Ordnung gewarnt? Insofern könnte man meinen, kämen ihnen die Vorkommnisse gerade recht. Die Opposition spielt auf eine besonders perfide Wühlerei an. Exzesse würden mit Kalkül geschürt, ja, heraufbeschworen, um dann einen Grund zu haben, zuschlagen zu können. Warum hatten Regierung und Großherzog nicht früher reagiert, obwohl die Explosion abzusehen war? Haben sie gewollt, dass es zu einer willkürlichen Wüterei kommt? In der Tat wird dieses politische Manöver 48-49 einige Male zu beobachten sein. Die meisten der antijüdischen Ausschreitungen, damals umgangssprachlich und verharmlosend Judenlärm, Charivari oder Judenrumpel genannt, sind ohne Dokumentation geblieben. Relativ genau überliefert sind dagegen Übergriffe am Fastnachtsmontag in Heidelheim in der Nacht vom 6. auf den 7. März. Dort gehören rund 190 von 2400 Einwohnern zur jüdischen Gemeinde. Der Mob greift an, beschädigt mindestens 10 Häuser, während Stadtbeamte beim Kartenspiel im Wirtshaus nebenan sitzen und sitzen bleiben. Am übernächsten Tag, im Beisein der Bürgermeister, wird nur der Sachschaden protokolliert. Bei Josef Odenheimers Haus am Marktplatz beispielsweise die Haustüre gänzlich zerschlagen, ebenso ist dieses mit den Scheiben und Rahmen der beiden Fenster in der Wohnstube und des Fensters im Nebenzimmer der Fall. Die Stubentüre ist sehr stark beschädigt. Zudem steckt ein Projektil im Sekretär. Jemand hat einfach durchs Fenster geschossen. Oder die vollends geplünderte Behausung des Elias Marx. Links vom Hausgange ist die Wohnstube, in diesen fehlen 32 Scheiben, ein Fensterladen ist gespalten und ein anderer unten ganz zerschlagen. Der eiserne Ofen ist bis auf einzelne Stücke ganz zertrümmert. Insgesamt wird im Nachgang gegen eine einzige verdächtige Person ermittelt. Die finstere Revolution. Das Trauma der Demokraten. Die dumpfen Gewaltausbrüche versetzen den ohnehin schon skrupulösen Demokraten einen nachhaltigen Schock. Mehr noch, sie werden für sie zu einem regelrechten Trauma. Zu so etwas dürfe es, führen die Demokraten aus, in einer möglichen, demokratisch illuminierten Revolution partout nicht kommen. Die dumpfen Tumulte hätten nichts mit einer Revolution zu tun, die sie, Hacker, Struve und alle anderen Demokraten meinen. Sie sehen zwei deutsche, zwei nationale Revolutionen vor sich stehen, eine helle und eine sinistre. Eine führt in die Zukunft, eine ins Verderben. Die helle, lichte soll ihre sein, die demokratische. Aber kann man überhaupt eine Revolution verantworten, wenn eine derartige Eskalation nicht auszuschließen ist? Es kommt noch etwas anderes hinzu, etwas noch dunkleres, ein noch tieferes Unbehagen. Heine, der Ethnologe und Psychologe der Deutschen, hatte sich bereits in den 30ern eingehend damit beschäftigt, in einer Schrift, mit der er den Franzosen Deutschland erklären wollte, die aber auch viele Deutsche lasen. Heine vergleicht unter anderem den deutschen Sagenschatz mit dem Frankreichs. Der erste Befund: Das heiter Wunderbare, das lichte Übernatürliche verhält sich in den Sagen beider Länder sehr ähnlich. Aber beim Motiv des Bösen, Dunklen und Teuflischen unterschieden sie sich gründlich. An der Figur des germanischen Kobolds Hüdeken demonstriert Heine, was er meint. Eine bestimmte deutsche Eigenart, einen spezifisch deutschen Furor. Hüdeken treibt sich bereits im 12. Jahrhundert zu Hildesheim herum. Gern zeigt er sich in der Gestalt eines zunächst unverdächtig freundlichen Bauern, immer mit Hut. Er verwickelt die Menschen, die er trifft, in lange Gespräche. Das Problem: Fühlt er sich auch nur im Geringsten, auch bloß vermeintlich, geringgeschätzt, zurückgesetzt, benachteiligt, ist er nicht einfach verletzt und zornig, sondern beginnt mit vollem Maße ein grenzenlos grimmiges, blutiges Wüten. Seine dumpfe Rachsucht ist ohne Maß, vollkommen ungehalten. In einem Schloss neckt ihn einmal ein unschuldiger Junge, Hüdeken, erdrosselte ihn, zerriss ihn in Stücken und setzte diese in Töpfen ans Feuer. Damit nicht genug. Er präpariert zudem alles mit Krötengift, damit gleich alle Schlossbewohner grausam verrecken. Heines Kommentar, ein schwer auszuhaltender Satz. Wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen selbst ihren besten Spaß. Ist es dieser düstere Furor, der jetzt in den frühen Märztagen im Odenwald aufscheint? Nach einer langen Zeit tatsächlicher Geringschätzung, Rechtlosigkeit, ja harten Knechtschaft und Hungerleiden der Menschen? Aus derselben Gebrauchsanleitung Heines für Deutschland, zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, stammt auch der besagte Satz zum deutschen Donner. Kommen wird er. Und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat. Die Gefahr einer solchen finsteren Revolution macht den Demokraten Angst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schärft sie ihre politische Entschiedenheit. Nie darf man Menschen unter unmenschlichen Bedingungen vegetieren lassen, wie es gerade der Fall ist. Wenn man Menschen knechtet, sie ihrer Lebensgrundlagen und jeder Perspektive, jeder Beteiligung und Hoffnung beraubt. Wenn man, in einem Bild der Epoche, Menschen zu Tieren erniedrigt, dann wird berechtigte Wut toxisch, gebiert Furor und finstere Revolution. Es kommt zu Hetze, kruden Rache und Gewaltexzessen, einer amorphen Wut eines amorphen Mobs, die sinistre Führer, Rattenfänger sich zunutze machen. Einer der großen parlamentarischen Demokraten formuliert es so: Man müsse alles tun, damit die Sache bloß nicht einen ganz anderen Charakter annimmt, einen Charakter, dessen wir am Ende nicht mehr Herr werden können. Wenn man die Bewegung nicht selbst in der Hand habe, werde die Flut der Revolution, vielleicht der schrecklichsten, die wir erlebt haben, auch über uns alle dahingehen, über sie und über uns. Die ganzen 17 Monate über werden die Demokraten es mit drastischen Worten formulieren. Soziale Diskrepanzen und politische Unfreiheit führen die Gesellschaft in die Katastrophe. Diese, nicht ein sozialer Ausgleich und die Gewährung der Freiheit, zerstören die Ordnung. Die Sicherheit der Person und des Eigentums, die die Fürsten und Konstitutionellen durch die Demokratie vernichtet sehen. Die Verweigerung des sozialen Ausgleichs, halten die Demokraten den Liberalen vor, zerstört auch die wirtschaftliche Prosperität und gefährdet tatsächlich das Eigentum. Eine ihrer wichtigsten politischen Pointen: ein echter Ausgleich sei die beste Sicherung des Eigentums. Die Ganzen. Was wollen die Demokraten? Das Demokratische Manifest. Es war ein historisches Datum für die Geschichte der deutschen Demokratie, ihr eigentlicher Feiertag vielleicht. Am Sonntag, den 12. September 1847, kamen im großen Saal des Offenburger Gasthofs Salmen rund 900 demokratisch gesinnte Köpfe zu einer Wahlkampfveranstaltung zusammen. Zudem, verbotenerweise, ein gewaltiges Volkspublikum. Es ging um eine anstehende Nachwahl für die Zweite Kammer. Es war der allererste deutsche Wahlkampf überhaupt, in dem Oppositionelle unterschiedlicher politischer Färbung miteinander konkurrierten. Man will den entschieden demokratischen Kandidaten Christian Kapp unterstützen. Die Wahl ist im Oktober. Kapp, Heidelberger Philosophieprofessor, ist ein enger Freund Feuerbachs und Herwegs. Auch er ein profilierter Vordenker der Demokratie. Bald wird er für die Demokraten im ersten deutschen Parlament sitzen. Schon im Januar 1847 hatte Struve an den Verleger und Redakteur der Seeblätter in Konstanz, Josef Fickler, geschrieben, dass doch am besten einmal alle demokratisch orientierten Verfassungsfreunde zusammenkommen sollten, um über ihre Grundsätze, Ziele und ein politisches Vorgehen zu sprechen. Nun ist es soweit. Man trifft sich das erste Mal. Eine Urversammlung deutscher Demokraten. Unter der Führung von Struve und Hecker werden 13 Forderungen des Volkes erarbeitet, ein Basiskatalog der wichtigsten demokratischen Ziele, auch wenn die Republik als expliziter Begriff noch fehlt. Der Bruch mit den Liberalen ist wie gesehen längst geschehen. Hecker verlangt an diesem Septembersonntag vor allem eines: das Elend des dritten und vierten Standes auf die politische Tagesordnung zu setzen. Hecker ist es dann auch, der die 13 Forderungen vorträgt. Im Publikum drinnen und draußen sind viele Handwerksgesellen, Hausknechte, Fuhrleute, Bauernknechte. Amalie Struve, wie die anderen verbotenerweise anwesenden Frauen auf der Galerie zuschauend: unter dem Jubel der versammelten Tausenden zogen die Männer des Volkes ein. Struve hält nicht bloß demokratisch energische Reden, er lässt seinen demokratischen Worten eine unmittelbare persönliche Tat folgen. »Die Zeit des Adels ist vorbei«, ruft er. »Bis zum heutigen Tag hieß ich Gustav von Struve. Ab sofort will ich nur noch Bürger Struve sein.« Unter tosendem Beifall legt er seinen Adelstitel ab. Die schlichte Sprache und der verfügende Duktus haben Grundgesetzcharakter, rhetorisch gestärkt durch die 13-fach wiederholte Ermächtigung: »Wir verlangen«, hebt jede einzelne Forderung an. Erstens wird die totale Abkehr von der Restaurationspolitik gefordert, die seit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 herrscht. Dabei werden unveräußerliche Menschenrechte reklamiert. Zweitens werden Presse- und Meinungsfreiheit verlangt, das unveräußerliche Recht des menschlichen Geistes, seine Gedanken unverstümmelt mitzuteilen. Drittens Religionsfreiheit sowie Gewissens- und Lehrfreiheit, was die Trennung von Kirche und Staat meint. Die Beziehungen des Menschen zu seinem Gotte gehören seinem innersten Wesen an und keine äußere Gewalt darf sich anmaßen, sie nach ihrem Gutdünken zu bestimmen. Jedes Glaubensbekenntnis hat daher Anspruch auf gleiche Berechtigung im Staate. Was auch die Emanzipation des Judentums meint. Viertens müsse das Militär, also jeder Soldat, jeder Bürger in Waffen, auf die Verfassung vereidigt werden, Verfassungstreue schwören. Fünftens, wir verlangen persönliche Freiheit. Die Polizei höre auf, den Bürger zu bevormunden und zu quälen. Das Vereinsrecht, ein frisches Gemeindeleben, das Recht des Volkes, sich zu versammeln und zu reden, das Recht des Einzelnen, sich zu ernähren, sich zu bewegen und auf dem Boden des deutschen Vaterlandes frei zu verkehren, seien hinfüro ungestört. Hier etabliert sich die soziale Frage politisch. Das Recht des Einzelnen, sich zu ernähren. Sechstens wird eine Vertretung des Volks beim Deutschen Bunde gefordert. Und noch mehr, was in den Karlsruher Kammerbeschlüssen vom März 48 bloß schwach angestimmt wird, steht hier klipp und klar. Dem Deutschen werde ein Vaterland und eine Stimme in dessen Angelegenheiten, Gerechtigkeit und Freiheit im Innern, eine feste Stellung dem Auslande gegenüber gebühren uns als Nation. An siebter Stelle steht die Bürgerwehr, ein Bürgermilitär auf dem Programm. Man gebe dem Volke Waffen und nehme von ihm die unerschwingliche Last, welche die stehenden Heere ihm auferlegen. Die achte, neunte und zehnte Forderung zielen wiederum auf Soziales, auf die Ausgleichung des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital, die demokratische Grundformel, die die Idee sozialer Marktwirtschaft skizziert und sich bewusst scharf abgrenzt von der gleichzeitig im Herbst 1847 von Marx und Engels formulierten kommunistischen Forderung einer Diktatur der Arbeit, respektive Arbeiter über das Kapital. Ausgleich statt Diktatur. Und die Demokraten erkennen bereits konkrete Mittel und Wege, politische Instrumente des Ausgleiches. Gerechtere Besteuerung, eine progressive Einkommenssteuer. Jeder trage zu den Lasten des Staates nach Kräften bei. An elfter Stelle des Offenburger Manifests wird das Einrichten von Geschworenengerichten gefordert, in denen Bürger über Bürger richten. Wir verlangen Gesetze, welche freier Bürger würdig sind. An zwölfter Stelle ist die Idee einer vom Volke ausgehenden Verwaltung formuliert. Das frische Leben eines Volkes bedarf freier Organe. Nicht aus der Schreibstube lassen sich seine Kräfte regeln. An die Stelle der Vielregierung der Beamten trete die Selbstregierung des Volkes. Struve zielt auf eine kommunale Selbstverwaltung. Der 13. und letzte Artikel drängt auf die Abschaffung aller Vorrechte, sämtlicher Privilegien. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben. Jedem sei die Achtung freier Mitbürger einziger Vorzug und Lohn. Auch dies ist eine soziale Forderung. Ganze 5 von 13 Artikeln dieses ersten demokratischen Grundgesetzes setzen die soziale Frage auf die Tagesordnung. Die Offenburger Versammlung wird zum medialen Großereignis, alle Zeitungen berichten. So werden die Forderungen bald deutschlandweit bekannt, auch bei den Fürsten, dem Bund und Metternich. Sie hatten das Treffen ohnehin geheimdienstlich überwachen lassen, einschließlich entsandter informeller Mitarbeiter. Wir nennen keine Namen und keine Zahlen, hält das Offenburger Flugblatt aus Selbstschutz fest. Nur 6 Mutige unterzeichnen namentlich, unter ihnen Struve, Hecker und Fickler. Gegen sie und alle Redner leitet die badische Regierung umgehend Untersuchung ein, will Verhaftungen erreichen und verbietet eine ähnliche Versammlung in Donaueschingen. Trotz allem, die 13 Forderungen, inspiriert von Frankreichs Revolutionen 1789 und 1830 sowie der Verfassung der USA, sind in der Welt ein erstes demokratisches Manifest für Deutschland. Und der Fundus der Forderungen, die die Demokraten mit dem Revolutionsbeginn im Februar/März 1848 aufstellen. Struve und Hecker erstellen direkt nach dem Treffen eine kompakte Fassung für die zweite badische Kammer. Nur will die Kammermajorität davon nichts wissen. Marti entgegnet rigoros: Wir sehen im Offenburger Manifest die wirklich rücksichtslose, wirklich freche Kriegserklärung einer Partei, welche sich allem Bestehenden entgegensetzt. Hier wächst sich der liberale Angriff auf den demokratischen Gegner bereits zu Propaganda aus, zur Aggression. Die demokratische Konfession ist keine abweichende Meinung, sie ist illegitim, illegal, eine Kriegserklärung. Fanatisch konstitutionell gegen die Republikaner, notiert Marx einmal zum Verhalten der Konstitutionellen. Der später von preußischen Kugeln zerfetzte Journalist Ernst Elsenhans erörterte die Demokratie-Idee lehrbuchhaft. Kein Wort ist in Deutschland so oft wiederholt worden als das Wort Volkssouveränität. In den Kammern und Clubs, in Zeitungen und Volksversammlungen, auf den Bierbänken und sogar von den Kanzeln herab ward es verkündet. Die neue Botschaft, dass nicht ein Einzelner von Gottes Gnaden, sondern das Volk souverän oder wie wir Leute sagen, Herr im Hause sei. Und dann erklärt Elsenhans die geschichtliche Entwicklung. Im vorigen Jahrhundert glaubte man noch, Adel und Geistlichkeit seien das Volk, die übrigen Leute bloß Haustiere. Ströme von Blut wuschen diesen Irrtum allmählich aus den Augen der Welt. Sie gab zu, dass die reichen Bürger mit den hübschen Häusern und vollen Beuteln auch zum Volke gehörten und dass nur die armen Arbeiter, die kleinen Bürger und Bauern so eine Art von Kettenhunden wären. Das ist der historische Moment von 1848. Die Bürger, repräsentiert durch liberale Politiker, sind kräftig aufgestiegen. Alle anderen nicht. Und das soll sich jetzt eben ändern. Man fordere eine Verfassung, in welcher die Gesamtheit die Verantwortlichkeit für die Freiheit und Wohlfahrt des Einzelnen übernimmt, resümiert die erste deutschlandweite Zusammenkunft von Demokraten. Kurzum, es gibt nur eine für das deutsche Volk haltbare Verfassung, die Demokratische Republik. Ludwig Feuerbach, Ruge und Fröbel sind dabei, ebenso eine Vielzahl anderer Demokraten, zahlreiche Freunde der Herwegs. Das ist der Kern der demokratischen Ideen 1848-1849. Eine demokratische Bundesrepublik, eine verfassungsmäßige Herrschaft des Volkes. Mit einem souveränen Parlament als alleiniger Legislative, keine Fürstenkammer und kein monarchisches Oberhaupt sollen hierbei beteiligt sein, das aus freien, allgemeinen, direkten Wahlen hervorgeht, einem gewählten, dem Parlament voll verantwortlichen Präsidenten auf Zeit samt einem verantwortlichen Ministerium als Exekutive. Mit einer freiheitlichen Verfassung einschließlich eines elaborierten Grundrechtskatalogs. Das Ganze auf Grundlage einer Wirtschaftsordnung mit substanziellem sozialen Ausgleich. Eingebunden in eine Europäische Union aus freien Nationen. Staat und Gesellschaft, so träumen die Demokraten, sollen sich derart um ein einziges Zentrum und zu einem Zwecke organisieren. Freiheit, der maximalen Freiheit der Individuen und zwar aller. Eine Freiheit, zu der die rechtliche Gleichheit wie die physische Freiheit gehört. Die Vorstellungen der Demokraten sind 1848 also längst präzise formuliert. Insbesondere in Hinsicht auf einen zentralen Dissens mit den Liberalen, auch denen von der Itzstein-Fraktion. Die Demokraten lehnen nicht bloß Absolutismus und monarchische Willkür ab, sondern auch die politische Grundidee der Liberalen und Konstitutionellen, die konstitutionelle Monarchie. Genau das System also, unter dem es zu den despotischen Exzessen und der Misere der Menschen kam. Die Verfassungen bestanden ja durchgehend, die zweiten Kammern, das Petitionsrecht, alles. Der Despotismus fand trotzdem statt. Und nichts schützte gegen die diktatorischen Bundesbestimmungen. Liberale Verfassungen, sogar die damals liberalsten wie in Baden, vermögen weder die reaktionäre Politik der Fürsten in Schach zu halten, noch die Misere der Armen zu mildern. Struves niederschmetternde Bilanz: Die Verfassungen, welche einzelne deutsche Staaten teils aus früheren Zeiten ererbt, teils im Laufe der letzten drei Jahrzehnte neu erhalten hatten, konnten gegen die vereinte Macht der Fürsten Deutschlands dem Volk keinen Schutz bieten. Allerorten herrschte die Gewalt schrankenlos. Als Regierungsform sei die konstitutionelle Monarchie völlig disqualifiziert. Jeder über Staat und Staatsverfassung nachdenkende Mann hat es klar erkannt. Jeder andere Staatsbürger hat es deutlich gefühlt, so Hecker. Gerade die neueste französische Revolte sei doch der Beweis. Frankreich hat es unter der Herrschaft seines letzten Meistergauklers, zu welchem die deutsche Monarchie blickte, als ihrem Professor aller Künste der Volkstäuschung, bewiesen. Auch Louis Philippe war der Herrscher einer liberal gefassten konstitutionellen Monarchie. Die Pariser Revolution habe also nicht über den alten Absolutismus, sondern über den neuen gesiegt. Die Bevölkerung von Paris war zu Gericht gesessen über die konstitutionelle Monarchie und hatte sie für eine Lüge erklärt. Die deutschen Demokraten lehnen sie deshalb kategorisch als alte Wirtschaft ab. Die liberalen Reformer wie der konstitutionelle Welker weisen dagegen nachdrücklich darauf hin, dass sie schon im ersten Moment der Revolution, als die Empörung des Volkes endlich in hellen Flammen aufschlug gegen die uns bereiteten schändlichen Zustände, nie mehr gewollt hätten als eine freie Verfassung. An der Monarchie habe man hingegen mit aller Kraft festgehalten. »Wer hat aber die Fürstenthrone geschützt?«, fragt er rhetorisch. »Sie«, die liberale Majorität, nicht die Fürsten. Sie hätten den Job für die Fürsten übernehmen müssen, diese seien dazu zunächst gar nicht in der Lage gewesen. Die Konstitutionellen seien in diesem Moment die Schirmhalter der Ruhe und Ordnung gewesen, das wird jeder zugeben. Und sie hätten nichts getan als das, was der Nation Einheit und Ehre sichert. Ihre konstitutionelle Politik, spitzt Welker zu, sei für die Fürsten und die Ordnung schützender und konservativer gewesen, als das irgendjemand im Jahre 1848 nur hoffen durfte. Einheit und Freiheit? Einheit oder Freiheit? Freiheit und Einheit lautete die gemeinsame Parole der Opposition im Vormärz. Freiheit und nationale Einheit sollten eins sein. Die Formel galt als der gemeinsame Schwur. Gingen die Vorstellungen über die Inhalte und Bedeutung der Begriffe in Wirklichkeit bereits damals heftig auseinander, blieben die Begriffe trotzdem ein Paar. Nun aber beginnt das Ideenpaar auseinanderzubrechen. Auf einmal werden die beiden Werte unterschiedlich priorisiert, zudem stößt ein neuer politischer Wert auf oberster Ebene hinzu. Für die parlamentarischen Liberalen und Demokraten bewahren Freiheit und Einheit ihre politische Synonymie, nicht hingegen für die Konstitutionellen. Schon in Durlach, in den Artikeln der Deutschen Zeitung, in Heppenheim wie den Anträgen von Bassermann und Gagern im Januar und Februar 1848 sind die Schwerpunkte ganz klar Wirtschaft und Einheit. Mit dem Revolutionsbeginn gesellt sich das Postulat der Ordnungserhaltung hinzu. Martis Kompagnon Bassermann höchstpersönlich wird die neue konstitutionelle Priorisierung der Werte bald mit diesen Worten zuspitzen. Wenn ich zum Beispiel die Einheit und künftige Größe Deutschlands dadurch zu erobern wüsste, dass ich vorübergehend sämtliche Freiheitsrechte aufgebe, ich wäre der Erste, der sich einer Diktatur unterwürfe. Wenn dem Staate frommt, dass ich meine Rechte verliere, so müsste ich ein schlechter Bürger sein, wenn ich nicht freudig sie opferte. Und der Abgeordnete Johann Gottfried Eisenmann, aus derselben Fraktion kommend, wird die Einheit Deutschlands um jeden Preis fordern, sei's auch auf Kosten der Freiheit. Der junge republikanische Fontane erschrickt angesichts dieser Worte zutiefst. Dies Streben nach Einheit auf Kosten aller freien Entwicklung ist ein Fluch, aber kein Segen für unser Land. Er redet sich gegen die Konstitutionellen regelrecht in Rage. Nein, keine Einheit um jeden Preis, überhaupt kein Streben nach Einheit. Sie muss sich geben wie die Liebe. Aller Zwang ist ihr Tod. Lieber keine Freiheit als keine Ordnung. Mit dieser diktatorischen Formel kokettiert Bassermann an anderer Stelle, nur ein wenig ironisch. Die Prioritäten der Ordnungspartei lauten Ordnung, deutsche Nation, Wirtschaft. Die Freiheit beginnt hinten anzustehen, ist nur noch relativ gemeint. Wer erklärt wem den Krieg? Zurück nach Paris. Die Deutsche Demokratische Gesellschaft. Anfang März. Ursprünglich hatten Emma und Georg Herwig für das Frühjahr 1848 eine vergnügliche Reise nach Spanien geplant. Dann kam ihnen die Weltgeschichte dazwischen, als Revolution. Sie jubeln, von jetzt auf gleich sind die beiden, was sie sich erträumt haben, echte Revolutionäre, Teil der Pariser Erhebung. Doch Paris reicht ihnen nicht, Deutschland soll auf dem Fuße folgen. Bakunin und Emma drängen Georg, praktisch zu werden. Das Erste, was Emma und Georg, zwei Tage nach der glorreichen Revolution, das Adrenalin noch im Blut tun, die ausgewanderten, revolutionserfahrenen Demokraten in der französischen Hauptstadt zusammentrommeln, im Café de Mulhouse. 400 deutsche Exilanten sitzen dort am 2. März dicht gedrängt im tabakgeschwängerten, lauten Raum. In den Folgetagen gründen sie die Deutsche Demokratische Gesellschaft mit Herwig als Präsident. Die erste große Tat soll eine Dankesadresse an das französische Volk sein. Der Sieg der Demokratie für ganz Europa ist entschieden. Gruß und Dank vor allem dir, französisches Volk. In drei großen Tagen hast du mit der alten Zeit gebrochen und das Banner der neuen aufgepflanzt für alle Völker der Erde.